Liebe Leute, wir gehen mit dieser Ausgabe in das sechste Jahr der Gaidav. In der Redaktion wie in der Föderation allgemein sind kleine Ideen am Köcheln, wie das Projekt weiter aktualisiert und noch stärker bestimmte Zwecke erfüllen könnte. Denn ein Selbstzweck soll die Zeitung auf keinen Fall sein, sondern eine wertvolle Ergänzung zum libertären Publikationsdschungel im Kampf um eine freie Gesellschaft. Wir haben die 36-seitige Ausgabe vollgepackt mit einem bunten Mix, der hoffentlich euer Gefallen findet. Dabei versuchen wir am Puls der Zeit zu sein, etwa mit einem kritischen Text zu unseren Forderungen nach Selbstorganisation, im Alltags- und Berufsleben, denen wir selbst überhaupt nicht gerecht werden. Oder mit der Charta der Streikenden, einem Forderungskatalog ausgehend vom Projekt eines neuen Sozialstreiks, sowie einer Kritik daran. Wie bereits das ganze Jahr beleuchten wir auch dieses Mal schwierige Themen, in diesem Fall mit einem Text, der erklärt, warum es organisierte SAFER-Spaßes braucht und was für gewöhnlich dagegen eingewandt wird. Des Weiteren haben wir ein Interview übersetzt mit einem schwarzen Gefangenen in den USA, wo es um Rassismus und Gewalt, um den Anarchismus in den USA und die Erfahrungen im Gefängnis geht, wo Michael Kimble seit 30 Jahren einsitzt. Abgerundet wird die Ausgabe von Überlegungen zum Kongress Anarchistische Perspektiven auf die Wissenschaft auf der einen Seite und zur akademisch-linken Sprachkultur auf der anderen. Und weiteren Texten natürlich. Viel Spaß also beim Lesen. Eure Redaktion der Gaidav. PS, falls ihr das bislang nicht gesehen habt, wir planen eine neue Sonderausgabe und haben dafür unter dem Titel Aufruf, die Utopie lebendig werden zu lassen, ein Call for Papers veröffentlicht. fda-ifa.org schaut rein. FDA und IFA. Zahlt endlich. Gemeinsam gegen Ausbeutung und Rassismus. Für eine sozialkämpferische Praxis mit und ohne Staatsbürgerschaft. Von WM. Von unten auf, statt von oben herab. Organisiert euch, kämpft, das sind Aufforderungen, die Anarchist-SternInnen und Linksradikale in Deutschland Refuges, mobilen Arbeiter-SternInnen und Migrant-SternInnen immer wieder zurufen, wenn es um ihre Lebensbedingungen geht. Interessant ist, dass ein ganz maßgeblicher Teil dieser Aktivist-SternInnen selbst unbegleitet beim Jobcenter auftaucht, sich in der Hochschule nicht gegen prekärer werdende Lern- und Arbeitsbedingungen organisiert oder im Minijob der alternativen Selbstausbeutung frönt. Ein Aufruf zur Selbstorganisation aus einer solchen Perspektive bleibt in vielerlei Hinsicht problematisch. Zum einen muss er unauthentisch sein, eine Forderung von oben herab. Als hätten wir es nicht alle nötig, uns zu organisieren, sondern nur die Leute ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Und als hätten Kriege, globales Dumping, Naturzerstörung etc. nichts mit unserer Unorganisiertheit, gerade in den Industrienationen zu tun. Zum anderen, wie wenig nützlich ist es in einem anderen Land auf eine verbal radikale Bewegung zu stoßen, die mir sagt, was ich schon weiß, nämlich dass ich kämpfen muss, mir selbst aber kaum eigene Erfahrungen zu sozialen Kämpfen im entsprechenden Land weitergeben kann. Angekommen in einem neuen Land hat eins erst einmal eine Menge andere Probleme zu bewältigen, zum Beispiel gegebenenfalls die neue Sprache, mit der Situation und dem Erlebten klarzukommen. Ärgerlich, soll sich dann noch jede Stern-R selbst Hintergrundwissen darüber erarbeiten, wie Konflikte im jeweiligen Land laufen, wie die Medien funktionieren, wie die Gesetzeslagen aussehen und so weiter. Weit nützlicher ist hier eine sozialkämpferische Organisation, welche die KollegsternInnen mit ihren Problemen und Konflikten mit Behörden und ChefsternInnen direkt einbinden kann und in sich langjährige Erfahrung vereint. Schließlich wird die Trennung zwischen Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft und jenen ohne eine solche durch eine radikale Linke ein Stück weit zementiert, nämlich dann, wenn bei der deutschen Bevölkerung der Eindruck entsteht, soziale Kämpfe seien nur dann relevant, wenn die Betroffenen keine Deutschen seien. Zum Teil in Unkenntnis und in Rechercheunwillen darüber verhaftet, welche Selbstorganisationsansätze es auch für deutsche Prekarisierte gibt, zum Teil aber auch frustriert darüber, dass vor Ort eben solche nicht vorzufinden sind, fühlen sich viele von vornherein als Nazis abgestempelt oder zumindest gegenüber zum Beispiel Refuges vernachlässigt. Hier fehlt es natürlich auch an Aufklärungsarbeit darüber, dass die soziale Situation eines Refuges im Lager um einiges schlimmer ist als die der meisten deutschen Prekarisierten und gleichzeitig an Bewusstseinsbildung darüber, dass die Prekarisierten schon selbst aktiv werden müssen, wenn etwas passieren soll. Trotzdem sind solche Trotzreaktion und eine solche Eingeschnapptheit von Seiten Prekarisierter mit deutscher Staatsbürgerschaft vor dem Hintergrund der geringen Aktivität Linksradikaler in diesem Bereich und den spezifischen Sozialisierungsfaktoren der meisten deutschen Abgehängten immer noch nicht schön, aber auch nicht unnachvollziehbar. Auf der anderen Seite entsteht aber auch bei vielen KollegSternInnen ohne deutsche Staatsbürgerschaft aus ihren Berührungspunkten mit der anarchistischen und linksradikalen Szene ein schräges Bild von einem Land, in dem erst einmal als StaatsbürgerSternin aufgenommen, radikalisierte Klassenkämpfe scheinbar nicht nötig zu sein scheinen. Wir sind nicht Volk, wir sind Klasse. Ein Gegenentwurf wäre, zu zeigen, dass Mensch sich, ob mit oder ohne Staatsbürgerschaft, gegen die tägliche Ausbeutung und soziale Ungerechtigkeit mit allen Mitteln auflehnt. Innerhalb dieser sozialen Kämpfe lässt sich auch praktisch und niedrigschwellig darstellen, wie die Not von Lohnabhängigen in verschiedensten Ländern, wie Prekarisierung, Krieg und ökologische Katastrophen zusammenhängen und dass eine Chance auf Überwindung nur in einem globalen Zusammenhalten liegen kann. Diese Zusammenhänge sind plausibel und auch potenziell für jene von Interesse, die sich von komplexen soziologischen und politischen Theorien habituell bis jetzt eher abgestoßen fühlen. Zudem taugen diese Art antinational-solidarischer Erfahrung zur Nachhaltigkeit. Insbesondere dann, wenn KollegSternInnen verschiedener Herkunft gemeinsame Kampferfahrungen machen, prägt sich die Überwindung von gegebenenfalls vorhandenen Vorurteilen weit stärker, da durch eine unmittelbare und positive Erfahrung in einen Menschen ein als durch Flugblätter und Redebeiträge. Solche gemeinsamen Kämpfe auf Augenhöhe führen AktivistSternInnen innerhalb der anarchosyndikalistischen Gewerkschaftsföderation FAU im Bereich Bau und Migration aktuell in drei Städten, in Berlin, Freiburg und Dresden. Das System der Ausbeutung auf deutschen Baustellen. Das System der Ausbeutung migrantischer Arbeitskraft auf deutschen Baustellen ist dabei in unterschiedlichsten Firmen immer wieder ähnlich. Prekarisierte ArbeiterSternInnen werden von VermittlerSternInnen und dubiosen Briefkastenfirmen unter überhöhten Versprechungen nach Deutschland gelockt. In der Regel verbraucht allein die Fahrt schon eventuelle Rücklagen der Betroffenen. In Deutschland angekommen müssen die KollegSternInnen meist auf Baustellen oder überfüllten Quartieren auf den Firmengeländen der UnternehmerSternInnen schlafen. Das Lohnversprechen wird vor Ort fast immer deutlich reduziert, die Übernachtungsstätte zudem oft völlig überteuert in Rechnung gestellt. Gearbeitet wird vor allem auf Großbaustellen und in Kolonnen. Willkürliche Kündigungen, Vernachlässigung des Arbeitsschutzes und damit Unfälle sind an der Tagesordnung. Viele KollegSternInnen werden auf ihre Papiere und Arbeitsverträge vertröstet, arbeiten in Wirklichkeit die gesamte Dauer ihrer Beschäftigung gegen ihren Willen schwarz. Eine korrekte Dokumentation der Arbeitsstunden findet nicht statt. Löhne werden bei Montage in der Branche nicht unüblicherweise in täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Abschlägen gezahlt. Die meisten unserer mobilen KollegSternInnen erhalten jedoch immer geringere Abschläge, mit immer mehr Verspätung, je länger die Baustelle dauert. Oftmals wird gerade einmal so viel gezahlt, dass die ArbeiterSternInnen sich auf den Beinen halten können, seltener nicht einmal da selbst. Das Kalkül ist klar, Unternehmen lassen sich auf billige Sub- und Sub-Sub-Unternehmen ein und erwarten von ihnen zum Teil Bauleistungen für einen Bruchteil des notwendigen Preises bei voller Bezahlung. Auch den GeneralunternehmerSternInnen muss damit eigentlich völlig klar sein, auf welche Weise eine so vereinbarte Leistung zustande kommt. Zumal General- und Subunternehmer SternInnen oft bereits Jahre in wechselnden Konstellationen zusammenarbeiten. Im Idealfall hofft das Subunternehmen darauf, dass sich die Arbeiter SternInnen bis zum Ende der Baustelle in Schach halten lassen, um sie dann, zum Teil nur mit einem Viertel des vereinbarten Lohns, stehen zu lassen. In weniger erfolgreichen Fällen sehen sich die Unternehmer SternInnen gezwungen, entweder noch ein wenig Lohn zur Beschwichtigung draufzulegen, oder aber die wütenden KollegSternInnen mit Kündigungen, illegalen Abmeldungen aus Deutschland oder gar Schlägertrupps zu verjagen und die letzten Arbeiten von einer anderen Firma erledigen zu lassen. Selbst in dieser Situation scheint das Geschäft jedoch noch profitabel. Als ArbeiterSternin gegen dieses Unrecht vorzugehen ist schwer. Die meisten haben kein Wissen über das deutsche Arbeitsrecht oder vorhandene Beratungsstellen, von denen es im Wesentlichen auch nur 6 vom DGB plus die Syndikate der FAU gibt. Viele KollegSternInnen haben zudem kaum Deutsch und auch nur beschränkte Englischkenntnisse, was eine eigenständige Recherche erschwert. Nicht zuletzt sind die meisten KollegSternInnen nach einem solchen Betrug finanziell am Ende, müssen sich oft noch Geld für die Rückfahrt schicken lassen und haben nach Freizügigkeitsgesetz auch nur wenig Zeit, sich ohne Arbeit im Land aufhalten zu dürfen. Durch die schlechte Dokumentation der Arbeitszeiten, die Schwierigkeiten, Prozesse aus einem anderen Land herauszuführen und nur dort ZeugSternInnen benennen zu können, macht Prozesse vor deutschen Arbeitsgerichten schließlich auch noch zu einem Glücksspiel. Für viele KollegSternInnen erscheint daher eine Gegenwehr gegen das erfahrene Unrecht unmöglich oder zwecklos. Und der stärker werdende Gegenwind. In 3 Städten haben nun die ersten FAU-Syndikate mit unterschiedlicher Taktik versucht, in der Branche aufzuräumen. Den Start lieferte die FAU Freiburg, an die sich 14 polnische KollegSternInnen aus dem Baunebengewerbe wandten. Schwerpunkt der Taktik bildete hier der juristische Weg und die Pressearbeit. Aktuell dauert der Rechtsstreit hier noch an, auch wenn die ersten Etappen bereits gewonnen wurden. Ebenfalls juristisch erfolgreich war bis jetzt die FAU Berlin, die 7 Mitglieder aus Rumänien unterstützt, welche am Bau der MALOF Berlin mitwirkten. Mit einer enorm aktionistischen Kampagne, die eine Vielzahl von Protestformen einschloss, und einer weitreichenden Pressearbeit konnte die FAU hier aber auch enorme ökonomische Einbußen beim Generalunternehmen, dem Subunternehmen und den beiden Subunternehmen erreichen und damit bundesweit an alle AusbeuterSternInnen der Branche ein klares Signal setzen. Auch dieser Kampf dauert noch an und freut sich gerade auf aktionistischer Ebene immer noch über Unterstützung. Mittlerweile rein aktionistisch ist dagegen der Kampf der FAU Dresden um den Lohn ihres Mitglieds Wladimir aus Bulgarien angelegt. Mit Kundgebungen, Telekommunikationsprotesten und Öffentlichkeitsarbeit soll hier ein dubioses Subunternehmen ebenfalls zur Zahlung bewegt werden. Obwohl die Kampagne noch nicht lange läuft und noch reichlich Beachtung und Unterstützung gebrauchen kann, hat das Unternehmen mittlerweile alle öffentlichen Kontaktierungsmöglichkeiten abgestellt. Ein klares Zeichen dafür, dass der Protest das Unternehmen in die Mangel nimmt. Dass diese 3 Kämpfe erst der Anfang sind, ist wohl allen Mitgliedern sehr bewusst. Aus diesem Grund wird von verschiedenen Syndikaten gerade eine gemeinsame Informationskampagne zum Thema erarbeitet. Diese soll zum einen über die beschriebenen Verhältnisse und Arbeitskämpfe informieren, vor allem potenziell betroffene KollegSternInnen auf den Baustellen, aber eben auch die KollegSternInnen mit deutscher Staatsbürgerschaft erreichen und ihnen deutlich machen, dass die Situation ihrer KollegSternInnen sich nicht von ihrer Situation trennen lässt. Wann immer Teile der ArbeiterSternInnen zum Dumping gezwungen werden, setzt dies alle anderen, besser bezahlenden Betriebe unter Druck. Die Reaktion kann nur sein, gemeinsam für die Einhaltung von Standards zu kämpfen. Lässt Mensch sich nationalistisch gegeneinander ausspielen, so wirkt Mensch nur noch an der Abwärtsspirale der eigenen Lebensbedingungen mit. In allen 3 Kämpfen unterstützt die FAU KollegSternInnen, die bereits aus den Betrieben geworfen wurden, das schränkt die Möglichkeit für Aktionen massiv ein. Ziel ist es nun, sich zunehmend mit KollegSternInnen zu organisieren, bevor eine solche Eskalation eintritt und zusammen mit befreundeten Gewerkschaften wie der IP und der ZSP in Polen, aber auch der USI in Italien und der CNT in Spanien unter Kolleg Stern Innenpräventionsarbeit zu leisten, sie von vornherein Wissen um Betrug und Arbeitsrecht in Deutschland mit auf den Weg zu geben und ihnen den frühzeitigen Kontakt zur FAU anzuraten. Unterstützung tut Not? Leider ist nur ein Bruchteil der libertär denkenden Menschen in Deutschland gewerkschaftlich organisiert. Damit stellt es eine große Herausforderung für Syndikate dar, sich mit international agierenden Baukonzernen anzulegen und Kolleg Stern innen zu helfen, mit denen es oft keine gemeinsame Sprache gibt und die keineswegs aus einem linken Milieu stammen. Der Aufwand an Rechtsrecherche, Öffentlichkeitsarbeit, Übersetzungen und Kommunikation ist beträchtlich. Wer die Unterstützung solcher Arbeitskämpfe für nötig hält, sollte daher auch aktiv die nächstliegenden Syndikatstrukturen unterstützen. Zum einen geht dies natürlich durch die Teilnahme an Aktionen im Rahmen der Konflikte oder das Unterschreiben begleitender Petitionen. Zum anderen kann Mensch sich als Dolmetscher Stern-in beim Syndikat anbieten oder sich bei den verantwortlichen Unternehmen telefonisch, per Fax, Brief oder E-Mail beschweren, um den Druck zu erhöhen. Vor allem hilft es aber, die Selbstorganisation durch eigenes Engagement in den Gewerkschaften zu unterstützen und vielfältiger zu gestalten. Übrigens, transnationale Solidarität üben viele Syndikate auch gerade in der Unterstützung des Konsument-Stern-Innenstreiks bei Amazon und durch die Unterstützung der CNT-Kampagne gegen die DHL aus. Infobox. Arbeitskampf in Freiburg, Campo Novo. www.fau.org/ortsgruppe-freiburg. Arbeitskampf FAU Berlin, Malo F. Schame. berlin.fau.org/kämpfe-mal-of-s-hektar-me. Arbeitskampf FAU Dresden, Raute bezahlt unterstrich Wladimir. dresden.fau.org/kämpfe-bezahlt-wladimir. Arbeitskampf CNT Spanien, DHL. www.fau.org/artikel-art-151216-231638. Konsument Stern Innenstreik, Amazon. streiksolli.belogsport.de. Bewegung. Anarchistische Perspektiven auf die Wissenschaft in Hamburg. Von Ali Dumpski. Vom 22. November fand an der Universität Hamburg der Kongress Anarchistische Perspektiven auf die Wissenschaft statt. Für die Vorbereitungsgruppe, mit Akademiker Sterninnen als auch Nicht-Akademiker Sterninnen erfreulich heterogen besetzt, war es ein kleiner Blindflug, gab es unseres Wissens nach bisher noch keinen Kongress im deutschsprachigen Raum, der sich explizit der Wissenschaft unter anarchistischen Gesichtspunkten widmete. An wen richtete sich also das Wochenende? An Anarchist-Sterninnen. An Wissenschaftler-Sterninnen. An anarchistische Wissenschaftler-Sterninnen. An wissenschaftliche Anarchist-Sterninnen. An Studentisch-Interessierte. An gegenwissenschaftliche Wissenschaftler-Sterninnen. An gegenstudentische Anarchist-Sterninnen. Weder noch. Beziehungsweise an alle. Die anarchistische Herangehensweise gibt es genauso wenig, wie es die Wissenschaft gibt, beziehungsweise geben kann, ein Umstand, der sich im Programm widerspiegelte. So wurde ein weiter Bogen gespannt, der von, unter anderem, Vorträgen über anarchistische und marxistische Staatskritik, die Mujeres Libres im Spanischen Bürgerkrieg, von Vera Bianchi, die Arbeitsgesellschaft ohne Arbeit, Simon E., Herrschaftsinstitution Hochschule, Schwarze Ruhe Uni, bis hin zu Facetten libertärer Literatur, Michael Halfbrot, Ralf Burnicki, gespannt wurde. Am Kongress Samstag wurden die Vorträge mit Workshops zur Ökonomie ohne Staat und Markt, die Heimkampagne und ihre Auswirkungen, direkte Aktion in der Hochschulpolitik ergänzt. Das nach dem Kongress gezogene Fazit war ein positives, Zu einigen Vorträgen waren bis zu 150 Leute da, auch diese, wie das Organisationsteam selbst, gemischt zusammengesetzt. Die Uni als Örtlichkeit war nicht nur theoretisch dem Thema angemessen, sondern auch praktisch, ein Hörsaal, verschiedene Seminarräume und ein glasbedachtes Foyer, für die Büchertische, waren durch kurze Wege miteinander verbunden und sorgten für ausreichend Platz und gute Atmosphäre. Mindestens genauso gelungen wie die Raumverteilung war die Kinderbetreuung durch die Rotznasen und die nahrungstechnische Versorgung, die Leute aus dem ehemals besetzten, jetzt unter Asta-Verwaltung stehenden und direkt neben dem Hörsaal gelegenen Café knallhart zauberten Veganes, das von allen Teilnehmern auf Teller gefüllt und für sehr lecker befunden wurde. Falls der Kongress 2016 ein zweites Mal, Stand jetzt, wahrscheinlich, stattfinden sollte, gilt es an der thematischen Ausrichtung zu feilen. Eine Erfahrung, die uns dieser Kongress brachte, war, dass wir jetzt besser wissen, auf welchem inhaltlichen Level die BesucherSternInnen sind, nämlich einem höheren als vermutet. Aufgrund des oben erwähnten Blindfluges waren wir vorsichtig, vielleicht auch zu vorsichtig, über das, was wir voraussetzen hätten können, nun wissen wir mehr und werden das für einen eventuell zweiten Kongress berücksichtigen. Wohlan. Die grundsätzliche Erfordernis von organisierten SAFER-Spaßes. Von Floacker/Übersetzung, Martalton. Dieser Beitrag bietet eine sehr einfache Einführung in die Grundlagen von SAFER-Spaßes, 1, Community Accountability, 2, und transformativer Hilfe, 3, welche aus Bestandteilen entstanden, die von Beginn des Anarchismus an als eine politische Philosophie vorhanden waren. Diese Konzepte sind Reaktionen auf verbale, körperliche und sexuelle Misshandlungen, welche immer in radikalen Gemeinschaften vorhanden waren und bis zum heutigen Tag eine Herausforderung darstellen. Von daher wird dieser Artikel alle Formen von Misshandlungen streifen, angefangen bei problembehafteter Sprache bis hin zu Vergewaltigung und körperlicher Gewalt. Ein Beispiel für solch eine SAFER-Spaßpolitik findet sich hier, https://glasgoanarchistes.wordpress.com/safer-spaces. Ich schreibe diesen Text aus meiner Perspektive als eine weiße, genderqueere, 4, und körperlich leistungsfähige Person. Innerhalb einiger Kämpfe, die ich beschreiben werde, nehme ich eine unterstützende Funktion ein, wenn die Unterstützung verlangt wird. Überlegungen zu SAFER-Spaßes ergaben sich durch Betroffene von Misshandlungen, welche feststellten, dass ihr Kampf stattfinden muss und auf welche Art sie Unterstützung zu erhalten wünschen. Auf jede Person, welche fähig gewesen ist, ihre Stimme zu erheben, gibt es Hunderttausende, die dies nicht können. Wir sollten daran denken, solange die Stimmen, die wir hören, als nur wenige erscheinen, tragen sie eine Wahrheit mit sich, die, falls sie übergangen wird, jegliche Versuche hin zur sozialen Revolution zu einer aussichtslosen Geste machen. Kultur der Vergewaltigung. Wenn wir heute die Welt betrachten, sehen wir, dass sie voller Vorurteile ist. Gender, Sexualität, Alter, körperliche Fähigkeit, soziale Stellung, Hautfarbe und Zugehörigkeit zu einer bestimmten Menschengruppe werden alle als Vorwände für gesellschaftliche Vereinbarungen und das Akzeptieren einer Liste von Misshandlungen gegen Menschen benutzt. Sie können subtil sein, wie beispielsweise dort, wo ein Stern-E-Redner-Stern-In nicht beachtet oder nicht ernst genommen wird. Oder sie können so offensichtlich sein wie ein Mord, der vor den Augen einer Menschenmenge stattfindet, aber keine der anwesenden Personen meldet sich als Zeuge/Zeugin. Wir wurden alle sozialisiert, keinen Ärger zu machen, an Unterdrückungshandlungen teilzunehmen, wie beiläufiger Rassismus, transfeindliche Witze, etc., und Übergriffe als etwas ganz Selbstverständliches anzunehmen, diejenigen Menschen, welche unsere Unterstützung benötigen, nicht zu beachten oder ihre Situation zu bagatellisieren, denjenigen den Prozess zu machen, welche nach Gerechtigkeit streben, uns selbst verantwortlich zu machen, wenn wir misshandelt worden sind, falls wir uns überhaupt erlauben, den Sachverhalt einzugestehen. Diese kulturellen Normen können überall dort, wo Unterdrückung stattfindet, gesehen werden. Und trotzdem würde ich einwenden, dass eine der beherrschendsten und weit verbreitetsten dieser kulturellen Normen, die all unsere radikalen Räume heute beeinflussen, von unserer dominanten kulturellen Akzeptanz von Vergewaltigung und sexueller Gewalt übertragen wurden. Wir sind ständig von Sprache und Bildern umgeben, welche Vergewaltigung bestätigen und aufrechterhalten. Angefangen von der Komödie, die wir genießen sollen, bis hin zu dem Gesetzesrahmen, der uns vom Staat aufgezwungen wird, ist alles anfällig dafür, dass Vergewaltigung etwas darstellt, das nun einmal Teil des Lebens ist. Vergewaltigung wird innerhalb unserer Kultur so sehr bagatellisiert, dass wenn jemand am Computer sitzt und mit einem anderen Login dumme Nachrichten auf Facebook postet, sie sprachlich auf demselben Niveau von Ungerechtigkeit und Misshandlung dargeboten werden, wie wenn man vergewaltigt worden wäre. Sicherlich, wenn wir die Leute sich positionieren lassen, würden sie Vergewaltigung als deutlich schlimmer einstufen, als eine Nachricht zu posten, mit dem Ziel, eine Sternin-Freund-Sternin in Verlegenheit zu bringen. Aber dies stellt nur ein Beispiel aus einem allumfassend durchdringenden System aus frauenfeindlicher Sprache, Verdinglichung, Verharmlosung und Trivialisierung dar, welches uns an den Punkt führt, an dem Vergewaltigung nicht nur wie gewohnt übersehen wird, sondern auch von allen um uns herum gefördert werden und Zuspruch finden kann. Glaubst du mir nicht? Tippe Steben Willerape bei der Suchmaschine deiner Wahl ein und vergiss dann nicht, dass ich hunderte solcher Beispiele allein vom letzten Jahr finden kann. Extra Infokastenübersetzung. Person: Hallo, ich möchte einen Überfall melden. Polizei: Einen Überfall? Ja. Wo hat der Überfall stattgefunden? Person: Ich lief von der 21. Straße zur Dundrichstraße und ein Mann zog eine Waffe und sagte: Gib mir all dein Geld. Polizei: Und haben Sie es getan? Person: Ja, ich tat, was gesagt wurde. Polizei: Also haben Sie bereitwillig Ihr Geld dem Mann gegeben, ohne sich zur Wehr zu setzen, Hilfe zu rufen oder zu fliehen? Person: Nun, ja, aber ich war in Panik. Ich dachte, er bringt mich gleich um. Polizei: MMH, aber Sie haben getan, was er gesagt hat. Und ich bin in Kenntnis gesetzt worden, dass Sie auch ein ziemlicher Wohltäter sind. Person: Ich spende, klar. Polizei: Also mögen Sie es, Geld zu verschenken. Sie machen es sich zur Gewohnheit, Geld zu verschenken. Person: Was hat das mit dieser Situation hier zu tun? Polizei: Sie liefen vorsätzlich in Ihrem Anzug zur Dundrichstraße, da jede Stern er weiß, dass Sie gerne Geld verschenken und dann setzten Sie sich nicht zur Wehr. Es klingt, wie wenn Sie jemandem Geld gegeben hätten, aber jetzt im Nachhinein bedauern Sie Ihre Spende. Sagen Sie mal, wollen Sie wirklich sein Leben wegen Ihrem Fehler ruinieren? Person: Das ist lächerlich. Polizei: Dies ist die Entsprechung zur Vergewaltigung. Frauen werden Tag für Tag mit dieser Situation konfrontiert, wenn sie versuchen, ihre Vergewaltiger vor Gericht zu bringen. Person: Zur Hölle mit dem Patriarchat. Polizei: Genau. Ende Infokasten. Die Wahrheit über sexualisierte Gewalt wird ständig hinter Mythen versteckt, welche diejenigen angreifen, die von derartiger Gewalt betroffen sind und die Täter von solchen Misshandlungen vor Untersuchungen schützen. Die verbreitete Vorstellung ist, dass der Täter ein Fremder, Einzelgänger oder ein entfernter Bekannter sein wird, der immer wieder mal auftaucht. Ein anderes Bild stellt Vergewaltiger ständig als Monster oder nicht denkende, instinktgeleitete Triebtäter dar. Beide Stereotype sind selten der Fall. Ein Vergewaltiger kann jede Person sein, die du kennst. Es kann dein bester Freund sein. Es können angenehme Leute sein, die wie eine Bereicherung erscheinen. Sie können ansonsten gute Gefährten sein. Sie sind keine sechs geilen Verrückten, die immer aus einer Menschenmenge hervorstechen, sondern stattdessen Menschen, die darauf setzen, Kontrolle durch sexualisierte Gewalt auszuüben, üblicherweise in sehr privater Umgebung, über Menschen, die sie gut kennen. Sie können Argumente benutzen, um diejenigen zu überzeugen, die sie angreifen, dass es einmalig oder dass es nicht ihr Verschulden war. Dies hängt mit der falschen Vorstellung zusammen, dass Vergewaltigungsfälle immer eindeutig und offensichtlich sind, dass ein Mann eine Frau irgendwie auf der Jagd nach Sex überwältigt hat und die Betroffene ist sich auf der Stelle im Klaren, was vorgefallen ist. Obwohl dies der Fall sein kann, ist es nicht die einzige Möglichkeit. Diejenigen mit Erfahrungen, die aus dieser Schwarz-Weiß-Geschichte herausfallen, finden sich oftmals schlecht gemacht oder unter Verdacht gestellt. Fragen werden aufgeworfen, warum die Betroffene es zugelassen oder nicht früher den Mund aufgemacht hat. Jedoch wird nicht die ganze Bandbreite der typischen Reaktionen auf eine bedrohliche Situation berücksichtigt. Dies kann die vertraute Kampf- oder Fluchtreaktion sein, kann aber auch zu dem weniger bekannten Erstarren führen, eine Reaktion des Sichfügens oder Beigebens. Unsere Kultur kehrt dies alles um und beginnt zu fragen, was die Betroffene getan hat, was eingeladen haben könnte, vergewaltigt zu werden. War sie betrunken? Hat sie unangemessene Kleidung getragen? Hat sie keine Maßnahmen ergriffen, wie beispielsweise eine Trillerpfeife bei sich tragen oder etwas, um sich zu schützen? Hat sie sich auf eine Weise verhalten, die den Täter veranlasst hat, so zu handeln, wie er es tat? Hatte sie in der Vergangenheit Sex mit dem Täter? Lasst uns klar und deutlich sein, nichts verursacht Vergewaltigungen außer ein Vergewaltiger. Diese Mythen haben alle zur Folge, die Täter zu stärken und die Betroffenen zu schwächen. Diese Mythen führen dazu, dass die von Misshandlung Betroffenen ihr eigenes Urteilsvermögen über eine Situation anzweifeln und sich selbst Vorwürfe für die Handlungen eines anderen machen. Diese Mythen verursachen lähmende Gefühle der Schande und Schuld bei denjenigen, die ihre Hände ausstrecken müssen für unsere Solidarität und Unterstützung. Gleichzeitig verursachen diese Mythen jene Strukturen, die errichtet worden sind, um den Betroffenen vermeintlich dabei zu helfen, etwas zu sein, von unempfänglich bis hin zu mit vollständiger Feindseligkeit ausgestattet. Ähnliche Mythen und unsinnige Ansichten schließen auch andere Gruppen ein, die Unterdrückung erfahren, mit dem gleichen Ablauf, den Betroffenen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Du musst mit einem scharfen Auge die Mainstream-Medien beobachten, und du wirst sehen, wie allgegenwärtig die Fehlinformationen und der Hass sind, die dabei helfen, dieses Denken aufrechtzuerhalten. Während ich diesen Beitrag schreibe, stellt sich heraus, dass ein entscheidender Faktor beim kürzlich erfolgten Suizid von Lucy Meadows, 5, die Entscheidung der Daily Mail Zeitung war, einen hasserfüllten persönlichen Angriff über sie zu veröffentlichen. Beispiele wie dieses sind nur die öffentlich sichtbare Spitze des Eisbergs. Radikale Räume, revolutionäre Lösungen. Wir als Anarchist-SternInnen sollten daran arbeiten, uns diesen Unterdrückungsmechanismen bewusst zu werden und sehen, wie sie sich überschneiden. Wir sollten den Erfahrungen derjenigen Gehör schenken, die unterdrückt worden sind und ihnen unsere Unterstützung in den Kämpfen zuteilwerden lassen, denen sie gegenüberstehen. Wir sollten die Art, wie in der Welt im Allgemeinen auf Vorfälle reagiert wird, kritisch betrachten und eine Welt aufzeigen, in der wir gerne leben würden. Wir sollten auch realistisch in Bezug auf die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen und Fähigkeiten sein. Wenn wir Räume anbieten, seien es Versammlungen in realen Räumen oder in virtuellen Diskussionsforen, müssen wir unsere Verantwortung erkennen, die wir haben, um allen NutzerSternInnen des Raumes bewusst zu machen, dass, um in dieser bestimmten Gemeinschaft aufgenommen zu werden, es bestimmte von uns geforderte Verhaltensweisen geben wird und andere, welche wir nicht dulden werden. Gleichzeitig haben wir vielleicht zusätzliche Forderungen oder können sogar festlegen, dass jemand innerhalb unserer Räume unerwünscht ist, um es der Gemeinschaft als Ganzes zu ermöglichen, sich sicher zu fühlen. Weit davon entfernt, autoritär zu sein, ist dies ein vorbildlicher Schritt hin zu einer Verwirklichung des Konzepts der Selbstverwaltung, in der Individuen und Gemeinschaften ein direkt demokratisches Entscheidungsrecht bei der Frage haben, wen sie in ihre Räume hineinlassen und wie von Leuten erwartet wird, sich zu verhalten, solange sie darin sind. Derzeit ist der häufigste Versuch, unsere Räume sicherer als die Welt im Ganzen zu machen, eine SAFER-Spaßpolitik zu schaffen. Oftmals bedeutet dies eine Liste von Richtlinien, von denen wir erhoffen, dass jede Stern-R-Raumnutzende sie einhalten wird, sowie Verhaltensweisen, die in unseren Räumen erwartet werden. Um unsere Räume in etwas Sichereres als die Welt um sie herum zu verwandeln, braucht es leider weit mehr als eine gut gemeinte Wunschliste von Dingen, von denen wir nur hoffen können, dass rücksichtslose Individuen sie einhalten werden. Genauso wie Gesetze nichts bringen, um Verbrechen zu verhindern, ist es ziemlich überflüssig, einfach einen Verhaltenskodex an der Eingangstür deiner Veranstaltung zu haben, solange es nicht verbunden ist mit Vorgehensweisen, was zu tun ist, sobald, nicht falls, jemand dagegen verstößt. Was erforderlich ist, um es mit Errico Maltestar auszudrücken, ist Organisierung, Organisierung und nochmal Organisierung. Diese tritt in vielen verschiedenen Formen auf. Für alle offene und unmissverständliche Abläufe. Im Falle Erster Hilfe gibt es Abläufe, die Sanitäter-SternInnen eingetrichtert werden, wenn also eine Notfallsituation aufkommt, sind sie fähig, alle ihre Emotionen und Panik beiseite zu lassen und zu gewährleisten, dass die Situation richtig gehandhabt wird. Dieselben Grundsätze können auf die Vorbereitung und erforderliche Organisierung übertragen werden, um unsere Räume sicherer zu machen. Sobald jemand gegen Abschnitte der SAFER-Spaßrichtlinien handelt, die an der Eingangstür aushängen, muss es eine unmissverständliche Zusammenstellung von Anweisungen geben, welche Vorgehensweisen es für Personen gibt, die von Misshandlung betroffen sind, die unterdrückendes Verhalten miterlebt haben und für diejenigen, denen es berichtet worden ist. Ein klares Paket von Richtlinien darüber zu haben, wie wir handeln werden, zusammen mit einer genauen Beschreibung der Vorgänge und Abläufe, die jede Stern-R, der Stern, die den Raum verwaltet, geübt haben sollte, hat zur Folge, dass alle wissen, was zu tun ist, wenn der Fall einer Misshandlung auftritt. Betroffene können sich in einer emotionalen, chaotischen Situation entspannter und sicherer fühlen, wenn sie vor dem Auftreten eines Problems wissen, was passieren wird. Diejenigen von uns, die einen Raum verwalten, werden eine Dokumentation haben, die uns nicht nur hilft, auf eine Weise voranzukommen, die die Gemeinschaft als Ganzes schützen wird, sondern uns auch davon zurückhaltet, unüberlegte Handlungen vorzunehmen, die eine betroffene Person entmachten würde oder sich selbst zu misshandeln. Für diejenigen, welche möglicherweise Täter von Misshandlung sein könnten, zeigt die Dokumentation im Voraus, was erwartet wird und erklärt, warum bestimmte Handlungen von jeder beteiligten Person erforderlich sein könnten. Vielfältige Abläufe werden erforderlich sein, um mit allen verschiedenen Arten von Misshandlung umzugehen, welche gemeldet werden können. Wie wir beispielsweise mit Berichten über körperliche Gewalt umgehen, wird sich voraussichtlich davon unterscheiden, wie wir den Fall handhaben, wenn jemand im Gespräch eine Beleidigung benutzt. Kein Ablauf ist in Stein gemeißelt, da jeder Fall einzigartig ist. Die häufigsten Eventualitäten können erfasst und unsere Abläufe können nachträglich überprüft werden, um bessere Verfahren zu erhalten, indem wir sie entwickeln und teilen. Betroffenen Fokus und Community Accountability Verfahren. Die Welt als Ganzes behandelt Misshandlungen auf sehr verschiedene Weisen. Wenn jemand sich meldet, um zu berichten, dass etwas von ihm Stern ihr gestohlen worden ist, ist unsere erste Reaktion nicht, zu fragen, ob dies passiert ist oder nicht. Wir akzeptieren die Behauptung und gehen danach von da an vor. Dasselbe Vorgehen ist bei Fällen sexualisierter Gewalt nicht zutreffend. Obwohl Recherchen zu einer Anzahl von falschen Beschuldigungen in diesem Bereich immer und immer wieder zeigen, dass eine Beschuldigung extrem selten ohne Grundlage gemacht wird, ist die typische Anfangsreaktion der vorherrschenden Kultur, die Darstellung der Betroffenen, was passiert ist, zu bestreiten oder abzutun und zu versuchen, die Darstellung herabzumindern, auszublenden oder das misshandelnde Verhalten zu rechtfertigen. Wenn dies nicht getan werden kann, werden diejenigen angegriffen, die in der Lage gewesen sind, sich zu erheben und Gerechtigkeit zu suchen. Leuten, die zu uns wegen Hilfe und Unterstützung kommen, wird der Prozess gemacht. Wenn wir der Person glauben, setzen wir oftmals die Beseitigung der Handlungsmacht fort, indem wir wutentbrannt davon rauschen, mit Angelegenheiten, die unter uns bleiben sollten, ohne zu merken, was die betroffene Person braucht oder von uns will. Wir haben in unseren Räumen fast nie die Möglichkeit, die Wahrheit oder Schuld hinter den meisten Behauptungen sexualisierter Gewalt oder schwerwiegender Misshandlung zu ermitteln. Allerdings können wir Behauptungen von Misshandlungen ernst nehmen und erwägen, dass Maßnahmen umgesetzt werden, die unsere Gemeinschaften schützen. Wenn wir nichts tun, weil wir nicht Partei ergreifen wollen oder weil wir uns auf die Vorstellung berufen, jemand sei unschuldig, bis die Schuld erwiesen ist, dann senden wir an von Unterdrückung Betroffene die Botschaft aus, dass alle Behauptungen von misshandelndem Verhalten im Ablauf unserer Räume keine Rolle spielen, dass unsere Ansprüche nichts sind als eine Lüge an allem, worum wir uns kümmern. Und wir zeigen damit, dass wir nicht daran interessiert sind, unsere Räume für diejenigen, die sich von einer möglicherweise misshandelnden Person bedroht fühlen, einladend zu machen. Indem wir den Fokus darauf richten, auf die Bedürfnisse der von Misshandlung Betroffenen zu hören und unsere Handlungen auf die Stärkung ihrer Wahlmöglichkeiten abzuzielen, gehen wir einen kleinen Schritt darauf zu, die durch Übergriffe zerstörte Handlungsmacht in die Hände der Betroffenen zurückzugeben. Wir arbeiten auch daran, sicherzustellen, dass alle, die in unsere Räume kommen, auf einem hohen Niveau für die im Vorfeld vermittelten gewünschten und verbotenen Verhaltensweisen zur Rechenschaft gezogen werden. Wir sind oftmals nicht in der Lage, zu sagen, ob jemand unschuldig oder schuldig ist, stattdessen schauen wir, welche Handlungen erforderlich sind, um sicherzustellen, dass sich jede Person sicher fühlt, wenn sie in unsere Räume kommt. Bildung und Sozialisation. Wenn wir entscheiden, dass wir Anarchist-SternInnen sind, sind wir nicht auf geheimnisvolle Weise schlagartig von all den Missständen und Vorurteilen freigesprochen, die die Gesellschaft uns eingeflößt hat. Es erfordert viel Arbeit, um sicherzustellen, dass die Ideale, zu denen wir uns bekennen, mit den Handlungen, die wir durchführen, abgestimmt sind. Hierzu können wir offen für Kritik an unseren Verhaltensmustern sein und auf jene Leute und Kollektive hören, welche in einer Situation sind, Misshandlung durchgestanden zu haben und unsere Gemeinschaft anleiten wollen hin zu einer besseren Umgangsweise bei zukünftigen Problemen. Die Schaffung unmissverständlicher Abläufe ist ein Teil davon, Diskussionen über die Einbindung neuer Ideen und Situationen, in denen die Abläufe durchgeführt werden, obwohl unvollkommen benötigt, um Dinge aktuell und reflektiert zu halten. Wir sollten ebenfalls auf die von uns benutzte Sprache achten und bemüht sein, Ausdrücke abzulegen, welche auf Hinweise von Betroffenen einschüchternd, entmutigend oder unterdrückend sind. Durch Schulung können wir alle, die in unsere Räume kommen, gegen das Ausführen oder Akzeptieren von Misshandlungen impfen und für die richtige Art zu handeln, wenn ein Problem sichtbar wird, sensibilisieren. Wir müssen lernen, wenn sich jemand über unser Handeln beschwert, unsere reflexartigen Verteidigungsmechanismen, die uns die Gesellschaft beigebracht hat, zurückzuhalten und uns stattdessen Zeit zu nehmen, die Situation kritisch auszuwerten und einzuschätzen. Wir müssen anerkennen, dass es nicht an der kritisierenden Person ist, uns über unser misshandelndes Verhalten aufzuklären. Es ist unsere Aufgabe, Bildungsformen ausfindig zu machen und die besten Vorgehensweisen, die wir gelernt haben, in unsere Räume aufzunehmen. Wenn eine Person, die Unterdrückung am eigenen Leib erfahren hat, in der Lage ist, eine Stellungnahme anzubieten, welche Form unsere Abläufe annehmen sollten, dann wird ihre Empfehlung meistens unbezahlbar sein. Anarchistische Praxis hat vor langer Zeit besagt, dass eine unterdrückte Gruppe ihren Kampf führen muss, wenn eine Person dich warnt, dass du auf eine misshandelnde Weise agierst, dann tun sie eben jenes. Wir müssen ihnen zuhören. Die Strohmann-Armee. Wenn SAFER-Spaßangelegenheiten zur Sprache kommen, gibt es oftmals eine Flut von Argumenten, warum diese Konzepte nicht beachtet werden sollten. Meiner Erfahrung nach sind diejenigen, welche jene Argumente hervorbringen, fast immer weiße, körperlich leistungsfähige CES-Männer und keine Leute aus unterdrückten Gruppen, die gleichzeitig oftmals die lautesten RuferSternInnen nach einer Umsetzung von SAFER-Spaßabläufen sind. Die meisten dieser Reaktionen sind überhaupt nicht gegen die aktuellen SAFER-Spaßesansichten, die vonnöten sind, gerichtet, sondern greifen stattdessen die Missverständnisse und Fehleinschätzung an, welche eine Einzelperson aus zweiter Hand gehört oder sich selbst ausgedacht hat. Das kann uns allen passieren, deshalb möchte ich den Moment nutzen, die Aufzählung von verbreiteten Argumenten gegen SAFER-Spaßpolitiken durchzugehen, indem ich einige Strohmänner niederbrennen und Verwirrungen oder aufgekommene Missverständnisse aufklären werde. Ist dies nicht alles nur Schwierigkeiten suchen? Sich auf die Probleme vorzubereiten, welche die Welt durchdringen, ist nicht Schwierigkeiten suchen. Es bedeutet, eine realistische Einschätzung zu treffen, was passieren könnte und sensible Strukturen einzurichten, um mit Misshandlung umzugehen, wenn sie ans Licht kommt. Wenn wir eine Zunahme an Problemen beobachten, nachdem wir Abläufe eingerichtet haben und diese auf verantwortungsvolle Weise genutzt haben, dann sollten wir nicht fragen, ob die Strukturen die Probleme erzeugt haben, sondern warum wir uns jenen Problemen nicht vor der Einrichtung der Strukturen bewusst waren. Wir hatten noch nie ein Problem. Berichtigung, wir sind uns bisher noch nie der Probleme bewusst gewesen. Dies ist möglich, weil wir die Angelegenheit nicht ernster zu nehmen scheinen als die vorherrschende Kultur, passend zu unserem Mangel an verlässlichen betroffenen gerechten Community Accountability Abläufen. Selbst wenn es bislang keine Probleme gab, heißt das nicht, dass sich nicht ein Problem zukünftig ereignen würde und wenn wir erst im Eifer des Gefechts ausarbeiten müssen, was zu tun ist, werden unsere Handlungen schlechter sein, als wenn wir eine gut durchdachte, wenn auch unvollkommene, Methode haben. SAFER-Spaßstrategien sind mangelhaft. Ja, oftmals sind sie es. Dies ist kein Grund, keine zu haben. Dies ist ein Grund, welche zu haben und gute Praxiserfahrungen mit anderen zu teilen, die das Gleiche tun. Wir versuchen, eine bessere Welt im Schatten der Alten aufzubauen, nicht alles wird beim ersten Mal richtig sein. Keine unmissverständliche verfahrensorientierte Strategie zu haben ist deutlich mangelhafter. Wir sind nicht für die Handlungen anderer in diesem Raum verantwortlich. Richtig, sie sind für ihre Handlungen selbst verantwortlich, aber wir sind dafür verantwortlich, ihnen ein Bewusstsein darüber zu schaffen, was erforderlich ist, um sich in unseren Räumen frei zusammenzuschließen. Wir sind auch verantwortlich für unsere Handlungen, wenn jemand anderes sich entscheidet, sich von diesen Verhaltensregeln loszusagen, und deshalb ist es das Beste, einen Leitfaden zu haben, was wir tun sollten und vorab unsere Reaktionen geübt zu haben. Sicherlich kann jede Person wie eine erwachsene Person handeln. Erwachsene vergewaltigen. Erwachsene kämpfen. Erwachsene unterdrücken, beuten aus und misshandeln. Es gibt kein Problem mit Leuten, die nicht wie Erwachsene handeln, es gibt ein Problem mit unseren Gemeinschaften, welche keine unterschiedliche Vorgehensweise zu der Welt um uns herum haben. Wenn wir es ernst meinen mit der Schaffung der sozialen Revolution, Dann müssen wir an Strukturen und organisatorischen Methoden arbeiten, welche die soziale Revolution zur Folge hat und sie nicht abweist. Wenn es ein Problem gibt, werde ich einfach damit klarkommen. Sicher, wenn es einen Kampf oder gewalttätigen Übergriff gibt, der direkt vor einer Person von uns passiert, werden wir das bestimmt beenden wollen. Ich habe bisher noch keinen SAFER-Spaßablauf gesehen, der dies nicht auf irgendeine Weise erlaubt. Aber wenn wir beim Umgang mit dem Problem zusätzlich die Handlungsmacht von der Betroffenen beseitigen, bewirken wir folglich keinen sozialen Wandel, sondern werden ein weiterer Teil des Problems. Ohne einen Ablauf, auf den man sich berufen kann, werden andere sich gezwungen sehen, die gleichen Überlegungen anzustellen und direkt zu handeln, um diejenigen aus unseren Räumen zu entfernen, die als gefährlich angesehen werden. Wir sind hier alle schon gleichberechtigt. Leute, die sich ihre Finger in die Ohren stecken, können sich sofort verbissen. Bitte. Ihre Kommunen sind voll von sexualisierten Misshandlungen und informellen Hierarchien der Unterdrückung. Tatsächlich können unsere radikalen Räume schlimmer als die vorherrschende Gesellschaft sein, weil wir Betroffene böse anschauen, die das Bedürfnis spüren, den Staat einzuschalten. Schande über diejenigen, die glauben, es sei vertretbar, jemanden für das Einschalten der Staatsdienste schlecht zu machen, wenn wir im Augenblick diese Person nicht selbst gut versorgen können. Indem wir so tun, als ob wir wie durch Zauber die Probleme der Welt hinter uns gelassen hätten, verdammen wir uns einfach selbst, jene Fehler zu wiederholen. Was benötigt wird, ist die Anerkennung von problematischen, uns beigebrachten Verhaltensweisen und die Bemühung, denjenigen zuzuhören, welche unterdrückt worden sind, ebenso wie was erforderlich ist, um die Probleme in unseren Gemeinschaften zu lösen. Indem jemand ausgeschlossen wird, schränkt ihr die Freiheit eines anderen ein. Wenn bekannte Täter in unsere Räume dürfen, schließt dies andere aus, wenn keine Wahl getroffen und nichts unternommen wird. Sobald Misshandlungsfälle aufkommen, treffen wir tatsächlich die Wahl, unsere vorherrschende Gesellschaft zu verstärken und die Täter zu decken. Dies ist nicht anarchistisch. Ich würde einwenden, dass dies Teil der vorausdeutenden Darstellung freier Vereinigungen ist, welche eine der allerstärksten Konzepte innerhalb des Anarchismus darstellt. Es ist das strukturierte Abrücken von einer Gesellschaft, die auf Konzepten staatlich aufgezwungener Gesetze basiert. Es stellt eine basisdemokratische, nicht hierarchische Handlungsmöglichkeit innerhalb unserer Gemeinschaften dar. Wenn dies nicht anarchistisch sein soll, was dann? Warum hat mir niemand schon früher von diesen Problemen berichtet? In dieser Frage inbegriffen ist der Gedanke, wenn jemand etwas nicht mit seinen eigenen Augen sieht, könnte es eine Lüge sein. Menschen in einer unterdrückten Gruppe wollen vielleicht nicht ihre Unterdrückung mit allen teilen. Es kann sein, dass sie sich nicht sicher fühlen, wenn sie dies täten. Indem diese Strukturen aufgebaut werden, sagen wir nicht nur, dass wir es anpacken werden, sondern dass wir gewillt sind, die Deutungshoheit des Kampfes in die Obhut der Betroffenen zu übergeben. Siehe auch, wir hatten noch nie ein Problem. Was ist, falls jemand fälschlicherweise beschuldigt wird? Also, zunächst einmal, danke für die Reaktion, die üblicherweise entgegengenommen wird. Falsche Vergewaltigungs- oder sexualisierte Gewaltbeschuldigungen sind selten. Aber lasst uns dies eine Minute lang mit Geduld ertragen. Ein Fall sexualisierter Gewalt wird gemeldet und wir haben zwei Möglichkeiten, welche wir auf die Tagesordnung setzen, wie wir damit umgehen, jede von ihnen mit einem Nachteil. Die erste Möglichkeit ist ein Verfahren, in welchem wir uns auf die betroffene Person konzentrieren, indem die Inanspruchnahme erfolgt und bauen Strukturen auf, welche die Gemeinschaft als Ganzes schützen. Der Nachteil davon ist, dass wir einer Einzelperson Unannehmlichkeiten bereiten oder sie ausschließen könnten, während wir die Handlungen untersuchen, die zu einer Wiedereinbeziehung von ihr in die Gemeinschaft führen könnte. Die zweite Herangehensweise sieht vor, dass wir ohne einen eindeutigen Beweis die Dinge einfach wie gewohnt weiterlaufen lassen? Der Nachteil hier ist, dass einer wahrscheinlich rücksichtslosen oder misshandelnden Einzelperson freie Herrschaft innerhalb unserer Räume erlaubt wird, während diejenigen, welche sich unsicher fühlen, verjagt werden. Falls wir uns für Möglichkeit 2 entscheiden, nachdem wir dies durchdacht haben, dann bravo, wir sind alle Arschlöcher. Wir sind dafür nicht ausgerüstet. Einige Dinge sind einfach zu komplex für uns, um sie zu bewältigen. Ich stimme dem zu. Einige Probleme werden zu umfangreich für uns sein, um sie erfolgreich zu bewältigen. In anderen Fällen will die betroffene Person nicht auf unsere Strukturen vertrauen und wird den Staat zu Hilfe rufen. Indem wir unseren Blick auf die Bedürfnisse der betroffenen Person richten, sollten wir ihnen auch dann Unterstützung geben, wenn sie das Bedürfnis verspüren, die Polizei in diese Angelegenheit einzubeziehen. Sie hat die größte Arbeitsgruppe in der Stadt und alles Wohlwollen und alle Solidarität der Welt mag nicht bieten, was eine von Misshandlung Betroffene wünscht. Unterstütze und achte eine betroffene Person in ihrer Wahl. Eines Tages werden wir uns bereit fühlen, diese Probleme zu bewältigen und andere werden sich bereit fühlen, ihr Vertrauen in uns zu setzen. Lasst uns klein beginnen und uns emporarbeiten. Wer sind wir, um Schuld festzulegen? Gibt dies nicht ungerechtfertigterweise der beschuldigten Tatperson die Schuld? In den meisten Fällen legen wir Schuld oder Unschuld nicht fest, wir haben einfach nicht die Mittel oder Kenntnisse, um dies zu tun. Wozu wir fähig sind, ist, auf eine Weise zu handeln, welche sicherstellt, dass Räume für alle, die sie nutzen möchten, sicherer gemacht werden. Ich sehe dies als Verantwortung, welche mit einer Raumeröffnung für andere NutzerInnen einhergeht. Ist dies nur ein Regelwerk, welches letztendlich verletzt wird? Nein. Das zu erwartende Verhalten mag der meistgelesene und verbreitetste Teil der Methode sein, aber er ist weit entfernt von deren Hauptteil. Ein organisierter SAFER-Spaß beinhaltet auch die Abläufe, die angewandt werden, um jeden Bericht über Misshandlungen zu steuern. Nur für das Protokoll, jede einzelne dieser Äußerungen wurden mir allen Ernstes unterbreitet, oftmals von ansonsten vernünftigen GefährtInnen. Hin zu einer Zukunft der transformativen Hilfe. Das Betreiben eines organisierten SAFER-Spaßes ist nichts, was in einer abgesonderten, theoretischen Blase entwickelt worden ist. Er ist durch tausende Gruppen zustande gekommen, die nach Wegen gesucht haben, die Probleme, an deren Lösung sie in ihren eigenen Gemeinschaften gearbeitet haben, deutlich zu machen und danach die besten Umsetzungsmöglichkeiten an andere weiterzugeben. Grundlegend für diese Arbeit war, Risiken eingehen, die Umsetzung von Graswurzel Community Accountability Strategien, 6, von einem Women of Color Kollektiv der Gemeinschaften gegen Vergewaltigung und Misshandlung, CARA. Die in dieser Arbeit dargestellten Gedanken können als Grundlage für vieles gesehen werden, was heute in unseren sozialen Zentren, Buchmessen, Gruppen und Internetforen zum Einsatz kommt. SAFER-Spaßkollektive sind aus dem Boden geschossen, um Rat und Unterstützung für andere umliegende Gruppen zu bieten. Organisationen, die nicht zeigen, dass sie die Probleme unterdrückter Gruppen ernst nehmen, werden wahrscheinlich feststellen, dass sie boykottiert, ausgegrenzt oder außerstande sein werden, jenseits einer hauptsächlich weißen, körperlich leistungsfähigen, heterosexuellen, CES-Genderet, 7, männlichen Zielgruppe anzuwachsen im Gegensatz zu jenen Organisationen, die Raum zur Verfügung stellen und angefragte Unterstützung geben, wenn Probleme auftauchen und Platz einnehmen. Während das anfängliche Ziel von SAFER-Spaßabläufen ist, für die Betroffene eine Community Accountability bereitzustellen, wissen wir, dass eine Vielzahl der Wege, die wir einschlagen, nach und nach verbessert und weiterentwickelt werden müssen. So wie wir von diesen Fehlern lernen, kann unsere Theorie beim Reflektieren der Realität von Unterdrückung und Misshandlung und beim Verstehen, wie sie funktioniert, besser werden. So wie diese Theorien besser werden, werden die von uns darauf aufgebauten Strukturen auch besser geeignet, um Unterdrückung auf eine starke und widerstandsfähige Art zu beantworten. Ein organisierter SAFIR-Spaß ist kein zauberhaftes Land, wo Soja, Milch und Fruchtsirup fließt und es in jeder Hinsicht perfekt ist. Wir müssen uns bewusst sein, dass sich in unserem Denken Fallgruben aufbauen und unerwartete Schwierigkeiten entstehen können, bevor wir es schaffen, sie zu überwinden. So wie sich dieser Kreislauf aus verbesserter Theorie, welche auf Handeln beruht, und verbessertes Handeln, welches auf Theorie, auf diesem Leitkonzept basiert, fortsetzt, werden wir in der Lage sein, über das bloße Schützen unserer Gemeinschaften hinauszukommen und anzufangen, einen Schritt voranzukommen, indem wir eine Rechtsform umsetzen, welche eines Tages Tatpersonen von Misshandlung wieder in unsere Räume integrieren kann. Auch wenn diesen Vorgängen und Erfordernissen, die unsere Gemeinschaften und was noch viel wichtiger ist, die von Misshandlung Betroffenen verlangen, nicht immer innerhalb eines Lebens nachgekommen werden kann, sollten wir nicht automatisch die Tür hinter uns verschließen. Wie zuvor erwähnt worden ist, sind Täter der schrecklichsten Handlungen in unserer Gesellschaft meistens keine wilden Tiere oder Monster. Sie sind Menschen und als Anarchist-SternInnen sollten wir auf ihr Wohlergehen schauen, nur niemals auf Kosten von einem anderen Menschen. Fußnoten 1. Zu SAFIR-Spaß, sichererer, geschützterer Raum, bezieht sich hier auf diskriminierungskritische Praxis. Beispielsweise kann ein Raum geschützt, beziehungsweise geschützter als andere vor rassistischer Diskriminierung sein, wenn er privilegierte weiße Menschen ausschließt, Anmerkung die übers, übernommen von GIDAV Nummer 39. 2. Community Accountability, eine Strategie und ein Prozess, mit Gewalt in gemeinschaftlichen Zusammenhängen umzugehen, basierend auf A. Konzepte und Praxen entwickeln, die Gewalt und Unterdrückung entgegenwirken, sowie Sicherheit, Unterstützung und Verantwortungsübernahme befördern, B. Sicherheit und Unterstützung für Betroffene von Gewalt sicherstellen, C. Strategien zum Umgang mit gewaltausübenden Personen entwickeln, D. Veränderung der politischen Bedingungen, welche Unterdrückung und Gewalt bestärken, Anmerkung die übers. 3. Transformat IV-Hilfe, ist ein Verfahren gemeinschaftlicher Hilfe, siehe weitere Texte in den Guidaos zum Thema, Anmerkung die übers. 4. Gendercouer, http://en.wikipedia.org/wiki/gendercouer, Gendercouer beschreibt Personen, die sich nicht in den zwei sozialen Kategorien, Frau oder Mann, einsortieren lassen wollen, Anmerkung die übers. 5. http://www.newsdertesmann.com/media/2013. 6. Taking Risks, Implementing Grassroot Community Accountability Strategies. Zu finden unter diesem Link. http://www.transformativjustice.eu/wp-content/uplords. 7. CES Genderate, meint Personen, die sich den sozialen Kategorien Frau oder Mann zuordnen, Anmerkung die übers. Infokasten. Quelle. http://floakea.net/2013/03. Interview mit Michael Kimble, einem Anarchisten und Gefangenen aus Alabama. Von Anarchy Live. /Übersetzung, MD. Michael Kimble ist ein anarchistischer Häftling, der aktuell eine lebenslange Freiheitsstrafe im Holman-Gefängnis in Alabama absitzt, von der er 30 Jahre hinter sich hat. Mehr Informationen zu Michaels Texten findest du auf seinem Blog Anarchy Live. 1. Unter folgendem Link findest du Informationen, wie du Michael schreiben und unterstützen kannst. http://anarchylife.enoplogs.org/support-michael. Erzähl uns doch etwas über dich. Es gibt nicht viel über mich zu sagen, nichts von mir oder meiner Situation ist ungewöhnlich. Ich bin ein stolzer schwarzer, schwuler Anarchist, der von Herzen eine radikale Veränderung bewerkstelligen will, und wenn ich radikal sage, dann meine ich extrem, und ich denke, nichts kann extremer sein als die völlige Zerstörung dieser sozialen Ordnung, dieses Herrschaftssystems oder wie du es auch nennen willst. Wie war es für dich, in Alabama aufzuwachsen? Mit welchen Hindernissen und Kämpfen wurdest du konfrontiert? Mein Leben in Alabama war herrlich, zumindest die Anfangsjahre. Ich bin in der Black Community von Birmingham, Alabama, namens Puff Daily, Westside, zur Welt gekommen und aufgewachsen, und es war dörflich, schmutzige Straßen, Schweine und so weiter. Mit etwa 7 Jahren brannte unser Haus bis auf die Grundmauern ab und wir zogen in ein anderes Viertel in der Westside namens West End. Es galt als Mittelklasse-Viertel. Wir besaßen 2 Häuser in diesem Viertel. Meine Eltern waren beide erwerbstätig. Weil ich so jung war, wusste ich kaum, dass meine Eltern Schwierigkeiten in ihrer Ehe und finanziell hatten. Letztendlich ließen sich meine Eltern scheiden und wir verloren unser Zuhause. Ich, meine Schwester und meine 3 Brüder zogen mit unserer Mutter für 3 Jahre in die Southside und danach in die Northside zu den Sozialbauwohnungen. Zu der Zeit fing es an, dass ich soziale Probleme bekam. Ich wurde von den Kindern aus den Sozialbauwohnungen ausgegrenzt, weil ich aber nie ein Feigling gewesen bin, ließ ich es niemals zu mich zu verprügeln, ohne dass ich zurückschlug. Nachdem die Kinder gelernt haben, dass ich zurückschlagen würde, wurde ich als gleichrangig anerkannt. Dies stellte meine größte Hürde dar, anerkannt werden oder sich anzupassen. In den Sozialbauwohnungen gab es eine Menge Schwuler, Trans, Leute in den Familien meiner Altersgenossen SternInnen, deshalb war dies nichts Ungewöhnliches. Es ging darum, ob du kämpfen würdest. Draußen war es anders. Kannst du etwas darüber erzählen, warum du in den späten 80er Jahren eingesperrt wurdest? Ich wurde 1986 eingesperrt aufgrund der Ermordung eines weißen Typen, der mir und einem Freund, der nachts draußen spazieren war, schaden wollte. Wir hatten uns gegenseitig im Arm und dieser Kerl fing an, sich mit uns anzulegen, indem er uns als Schwuchteln, Nigger und alle Arten von verächtlicher, homophober und rassistischer Scheiße bezeichnete. Als er uns angriff, nachdem wir ihn zur Rede gestellt hatten, zog ich eine Pistole, die ich bei mir hatte, und erschoss ihn. Die Medien versuchten es in einen rassistisch motivierten Mord und alle möglichen Sachen zu verdrehen. Ich wusste wirklich nichts davon, bis ich eine Möglichkeit dazu hatte, meinen Strafuntersuchungsbericht einzusehen, und dies geschah, nachdem ich schon eine Zeit lang im Gefängnis gewesen bin. Ich brachte den Fall vor das Gericht und erhielt eine lebenslange Freiheitsstrafe, und hier bin ich, 29 Jahre später, immer noch im Gefängnis aufgrund eines homophoben Rassisten. Ich bereue das Geschehene nicht. Du sprachst zuvor über deinen politischen Werdegang während der Haft von Kommunismus zur Anarchie. Könntest du uns erzählen, wie es dazu gekommen ist? Gab es Erfahrungen, Ereignisse, Beziehungen oder Texte, welche dich in Richtung anti-autoritäre Bewegung gebracht haben? Ja, ich wurde Kommunist in meinen Anfangsjahren, wie ich vorhin schon erwähnt habe, weil ich mich zur Unterdrückung von Schwarzen, Schwulen, armen Leuten und natürlich Häftlingen geäußert habe und befürwortete die Vorstellung, eine Welt zu errichten, die frei von diesen Unterdrückungsmechanismen ist. Ich wurde Teil der New African Independent Movement, NAIM, die zu der Zeit sehr entschieden war, und es schien, dass all die Kämpfer SternInnen der Black Liberation Movement Teil der NAIM waren. Und sie waren in den Gefängnissen aktiv, weitestgehend rechtliche Unterstützung, bei Gerichtsverfahren, Briefe, Telefonkampagnen, Bildung, und besuchten die Gefangenen. Und natürlich nahmen sie ebenfalls an Kulturprogrammen in den Gefängnissen hier in Alabama teil. Etwa zu dieser Zeit fingen auch die ABCS an wahrnehmbar zu werden aufgrund ihrer Unterstützung von politischen Gefangenen/Kriegsgefangenen der Bewegungen der vergangenen Jahrzehnte, BLA, BPP, UFF, Anti-Imperialist-SternInnen, WO, etc. Deshalb begann ich Schriften und Zeitungen zu empfangen, The Blast, Löwe Entrage, Bulldozer, Fifth Estate, und anderes, und begann den Anarchismus kennenzulernen und er fand bei mir Widerhall. Verdammt, ich war gegen Autorität, gegen Unterdrückung und fing an die Widersprüche zwischen Staatlichkeit, Regierung und Freiheit zu sehen. Der Anarchismus verlautet, all jenes abzuschaffen und dies jetzt in die Tat umzusetzen und nicht auf die Zukunft zu warten. Und ich stehe bis heute zum Anarchismus. Beeinflusst dein Schwulsein deine Fähigkeit, sich kollektiv im Gefängnis zu organisieren und zu kämpfen? Kein Zweifel. Zunächst musst du die Gefängnisdenkweisen verstehen, welche nicht viel anders als außerhalb sind, nur unbedeutender. Einerseits hast du den Glauben, dass Schwulsein Schwachheit gleicht. Auf der anderen Seite hast du Kerle, welche eine Fassade errichten, wie beispielsweise sehr machohaft zu sein als Form der Verteidigung in einer Welt von Raubtieren und oder du hast Typen, die politisch sind, die aus einer religiös-kulturnationalistischen Richtung kommen. Diese letztgenannten Typen sind diejenigen, mit denen du dich am ehesten über irgendeine Organisierung austauschst. Und viele von ihnen sind Gangmitglieder und wie es heißt oben genannt ist, original Gangsters, Gangmitglieder, die nicht genauso aktiv im Bandenwesen sind wie zum Zeitpunkt, als sie jünger waren, aber immer noch eine Verbindung dazu haben und von jüngeren Gangmitgliedern besucht werden. All die Makel draußen sind vergrößert, aber man kann immer noch mit den meisten von diesen Typen zusammenarbeiten, falls jemand einen Ruf begründet hat, jemand zu sein, der aufstehen wird und sich von niemandem etwas gefallen lassen wird, weder von Bullen noch von Häftlingen, und aufrichtig von was sie sagen, sie handeln von. Sie wissen, sie leben jahrelang rund um dich herum. Doch erneut handelt es sich um einen Kampf drinnen und für sich, gegen all den psychologischen Mist weiterzukommen, der in den Köpfen dieser Typen herumspukt. Ihnen wurde jahrelang erzählt, dass etwas falsch am Schwulsein ist, mit traditionellen Geschlechterrollen nicht übereinstimmend. Deshalb schwächt Schwulsein gewissermaßen deine Meinung und Leistungen. Aber als Anarchist tobe ich weiter aufgrund meines Eigeninteresses, innen Chaos herbeizuführen und an der gesamten Vernichtung der Gefängnisse und des Systems, welches sie gebärt hat, mitzuwirken. Wie war es, ein revolutionärer Gefangener in den 90ern zu sein, als ein Großteil der anti-imperialistischen Bewegung auseinandergefallen war und der anarchistische Kampf lediglich anfing, die mehrere Jahrzehnte andauernde Flaute in den USA zu beenden? Um dir die Wahrheit zu sagen, war ich so vom Kampf in jenen Gefängnissen gefangen, dass ich mich eigentlich nicht auf die Vorgänge draußen konzentriert habe. Ich war mit dem Versuch eines Aufbaus drinnen beschäftigt. Natürlich streckten wir die Hände aus und fühlten den Niedergang, aber die Leute versuchten immer noch mit uns zu interagieren. Ich erwartete nicht zu viel aus der aufkeimenden anarchistischen Bewegung, da es offensichtlich war, dass sie in ihrer Anfangsphase steckte. Hast du irgendwelche Veränderungen bei den Maßnahmen und Formen anarchistischer Gefangenensolidarität bemerkt, seitdem du eingesperrt worden bist? Meine Erfahrungen mit Anarchist-SternInnen außerhalb des Gefängnisses waren nicht so umfangreich, aber was ich beobachtet habe, waren anarchistische Gruppen wie beispielsweise die ABCF, welche am aktivsten um Gefängnisse herum war, waren grundlegende und emotionale Unterstützung hauptsächlich für diejenigen der alten, bekannten Bewegungen, Organisationen der vergangenen Jahrzehnte, wen sie als politische Gefangene, Kriegsgefangene einstuften. Dies veränderte sich zu einem großflächigen Ausmaß. Jetzt gibt es Anarchist-SternInnen, die auf die grundlegende, emotionale Unterstützung abfahren, aber auch Demos, Angriffe gegen Gefängnisse, etc. Dies ist etwas, was ich in den 1990ern in den USA nie gesehen habe. Es ist jetzt wie Kompliz-SternInnen werden. Du hast dich früher kritisch über das politische Gefangenen-/Kriegsgefangenen-Konzept geäußert. Kannst du näher ausführen, warum du die Bezeichnung ablehnst und auf deine Erfahrungen mit dem Konzept und seinen BefürworterInnen eingehen? Zunächst basiert das Konzept, welches von den meisten Gruppen verwendet wird, auf der Definition der Vereinten Nationen, UN, wer und was ein politischer Häftling, Kriegsgefangene er darstellt, deshalb habe ich auf jeden Fall ein Problem damit. Um genau zu sein, lehne ich es ab. Die UN stellt nur eine weitere, staatliche Institution dar, die auf Herrschaft und Kontrolle der Bevölkerung basiert. Dann ist das Konzept in der Praxis elitär, diskriminierend, es erschafft Berühmtheiten und legitimiert wirklich nur den Staat und seine Rechtsordnung. Die USA haben über 2 Millionen Leichen im Keller, aber nur etwa 100 werden von den Gruppen als politische Gefangene, Kriegsgefangene betrachtet. Es ist ein Witz. Es übergeht die Männer und Frauen, welche aktuell deswegen in jenen Gefängnissen kämpfen und leiden. Oh, ich hatte mit AnarchistInnen Diskussionen darüber. Sie brachten unsere Briefwechsel zum Erliegen. Ich bekomme Kopfschmerzen, wenn ich darüber spreche, genauso wie bei Religion. Neuere anarchistische Kämpfe hatten das Gefängnis als einen zentralen Schwerpunkt, sowohl weil der Staat AnarchistInnen ins Visier nimmt, also auch weil AnarchistInnen offensiv etwas gegen die Knastgesellschaft unternehmen. Gibt es Aktionen oder Kämpfe, welche dich in letzter Zeit begeistert haben? Die Unterstützung und Solidarität, welche der Bewegung für ein freies Alabama, FAM, hier von AnarchistInnen gezeigt und gegeben wurde, die Demos im ganzen Land organisiert haben, die Ereignisse des 11. Juni, die Solidarität, welche ich im letzten Jahr oder so erhalten habe, und die Aktionen, die in Solidarität mit Häftlingen und gegen die Knastgesellschaft überall auf der Welt durchgeführt worden sind, die Bennett Robes, die wöchentlichen Lärmdemonstrationen bei den Gefängnissen in Kalifornien, all dies begeistert mich. Ich bin nur froh, wenn ich sehe, dass ziemlich dauerhaftes Zeug hier in Alabama andauert. Wie stehst du zu den kürzlich in den USA sich ereigneten Kämpfen gegen die Polizei? Ich liebe die Demos und Aufstände gegen die Polizei. Ich habe vor ein paar Tagen Radio gehört, als gesendet worden ist, dass 2 Bullen in Ferguson erschossen worden sind. Ich war so aufgeregt, dass ich in dieser Nacht sogar keinen Schlaf gefunden habe. Ich freue mich, dass junge, schwarze Menschen in Ferguson es diesen rassistischen Zuhältern nicht zugelassen haben, ihren gerechten Zorn und ihr Verlangen zu kämpfen auszulöschen und den Bullen ausgleichende Gerechtigkeit zugefügt haben. Ich denke, dass wir in naher Zukunft weitere Angriffe dieser Art sehen werden, weil die Bullen nicht damit aufhören werden, schwarze Leute zu ermorden. Was für eine andere Wahl haben wir, als uns zur Wehr zu setzen? Dies sind 2 Vergeltungsaktionen in New York und in Ferguson. Ich bin sicher, es gibt noch mehr, ich habe nur noch nichts davon gehört. In einigen deiner Texte bekundest du Widerstand gegen die Zivilisation. Kannst du uns darüber erzählen und wie es von einer Kritik von Staat und Kapital alleine abweicht? Ich glaube nicht, dass man eine Kritik von Staat und Kapital von einer Zivilisationskritik trennen kann. Die Zivilisation bringt Staat und Kapital hervor, die ihrerseits uns alle Arten von Unterdrückungsmechanismen bescheren, sowie Werkzeuge, jene Unterdrückungsstrukturen handzuhaben, wie beispielsweise Überwachung, Gier, Herrschaft und all die anderen beschissenen Dinge, welche die Leute logisch finden, einander und der Umwelt anzutun. Die Zivilisation wird vom Kapital verklärt, sie sei ein Fortschritt der Lebensqualität und der Leistungsfähigkeit, aber vergeh es nicht, die Lebenserwartung eines schwarzen Mannes in den USA liegt bei ca. 25 Jahren. Voraussichtlich ist er mit 25 Jahren tot oder im Gefängnis. Die Zivilisation hat eine Entkoppelung von Mensch und Erde verursacht. Die Zivilisation hat allen Arten von Krankheiten hervorgebracht, Medikamente, welche nichts heilen, aber wenn du sie gekauft hast, um die Erkrankung zu behandeln, speist du ihre Gier, Umweltverschmutzung, das Patriarchat, Rassismus, Gefängnisse, und so weiter. Die Zivilisation ist die zugrunde liegende Ursache für das Elend, welches wir als Unterdrückung bezeichnen und musste konstruiert, schonungslos und vollkommen zerstört werden. Wie können Anarchist-SternInnen stärkere Verbindungen zu Gefährt-SternInnen im Gefängnis aufbauen? Mithilfe von Interaktion, Zuhören, Kompliz-SternInnen werden, Gefangene als Gleiche behandeln und ihre Haftsituation nicht idealistisch verklären. Es gibt nichts Erhabenes im Gefängnis zu sein. Indem einfach revolutionäre Solidarität gezeigt wird und was all diese beinhaltet. Ich werde dies immer und immer wieder sagen, die Leute sollen Ausgänger Kairos austesten, weißt du, die Gruppe in Frankreich während der 70er, 80er, 90er, um zu verstehen, wie eine Form von Solidarität aussieht. Was würdest du gerne vom anarchistischen Kampf in den USA in den kommenden Jahren sehen? Ich würde gerne sehen, dass die Anarchist-SternInnen aktiver im Aufbau authentischer Verbundenheit mit denjenigen von uns werden, welche inhaftiert sind, und ich würde gerne mehr Angriffe auf Gefängnisse, Fabriken, Einrichtungen sehen, die sie errichten, aufrechterhalten und mit den Leuten Profit machen, die entführt und im Gefängnis gehalten werden. Auch denke ich, für Anarchist-SternInnen wird es Zeit anzufangen, etwas für diejenigen Anarchist-SternInnen aufzubauen, welche die Gefängnisse verlassen aufgrund von Bewährung, Strafende oder auf anderem Wege. Einige von uns werden, sobald draußen, Wohnraum, Kleidung, etc. benötigen. Etwas, was wir daran anschließen können. Zumeist müssen wir uns bei einer Resozialisationseinrichtung bewerben, und dies stellt ein völlig neues Problem dar, weil alle, die ich kenne, sind religiös orientiert und verlangen von dir, an religiösem Scheiß teilzunehmen. Der Kampf in den Gefängnissen in Alabama spitzt sich aktuell zu. Was passiert dort gerade? Nun, wir hatten gerade einen bundesweiten Mobilisierungstag für die Verteilung von Kondomen, seitdem sexuell übertragbare Krankheiten ein größeres Problem unter Gefangenen erscheint. Dann am 1. März 2015 rief die FAM zu einem Arbeitsstreik auf, Betriebseinstellung. Er dauerte 3 Tage und nur im Gefängnis, St. Clair. Ich bin darüber ziemlich angepisst. Warum nur 3 Tage? Der Streik war unbegrenzt vorgesehen. Ich begann einen Hungerstreik am 2. März, um meine Solidarität zu zeigen, und erhielt keine Nachricht, dass der Arbeitsstreik vorbei war, bis ungefähr zum 9. oder 10. März. In der mir zugestellten Erklärung über die Kürze des Streiks hieß es, es wäre ein Testlauf gewesen, um den Typen zu zeigen, was erwartbar sei. Scheiße, wir, Hollmann und St. Clair, hatten gerade im Januar 2014 eine Betriebseinstellung und sie dauerte 15 Tage an, deshalb wissen die Typen, was sie erwartet. Andererseits war ich nicht dort, deshalb weiß ich nichts davon, aber ich vermute, dass einige vernünftige und verantwortungsvolle Häftlinge den Rebell-SternInnen Vernunft beibrachten und sie ausquetschten. Hier im Hollmann-Gefängnistrakt protestieren die Leute gerade gegen das Austauschen warmer Mahlzeiten durch das Einsacken von Mittagessen, falls du deinen Tabletteinwurf auf hast. Es wurde eine Menge Urin und Fäkalien reingeschmissen und Feuer brannten. Die Bullen wichen einstweilen davon zurück, aber wir werden abwarten, was als nächstes passiert. Ich habe meinen Hungerstreik beendet. Willst du noch etwas hinzufügen? Ja, ich glaube, je mehr Kämpfe wir draußen sehen, desto mehr Scheiße wird drinnen verschwinden. Anarchist-SternInnen müssen sich dafür bereit machen und sollten darüber nachdenken, zu was sie bereit sind, zur Zerstörung des Staates beizutragen, indem sie Gefängnisse angreifen. Lass mich zur zweiten Frage zurückkommen, versteht mich nicht falsch, es gab massive gegen mich zugefügte Ungerechtigkeiten, während ich in Alabama aufgewachsen bin. Es gab gewisse Abschnitte, die ich nicht durchmachen würde, weil ich aller Voraussicht nach verhaftet worden wäre, schlicht und einfach, weil ich eine schwarze Person bin. Sogar in den 1980ern gab es so etwas, was Judenstadt genannt wurde, eine Geschäftsstraße, welche immer noch nur für weiße Schilder in den Schaufenstern hatten. Aber ich fühlte mich in meinem Kiez sicher. Und zusätzlich hatte ich wirklich keinen Grund, zu diesem Ort zu gehen, der feindlich gegen People of Color war. Aber weißt du was, als ich circa 12 oder 13 Jahre alt war, pflegten eine Menge von uns Kindern durch jene rassistischen Stadtteile mit dem Fahrrad zu fahren und keine Stern er jener Fanatiker, Sterninnen sagte irgendetwas. Oh ja, sie warfen uns jene bösen Blicke zu, aber was soll's, das ging uns am Arsch vorbei. Wir waren schlimme Dummköpfe und taten es hauptsächlich trotz allem. Also, Schwulsein war etwas anderes. Ich legte mich wegen des Hohns von Freund Sterninnen und Familie mit ihnen an, aber es war nicht wie mit den rassistischen Feindseligkeiten. Obwohl es von den Leuten in meiner Nachbarschaft akzeptiert war, schwul zu sein, war es direkt nebenan in der sonstigen Nachbarschaft anders. Die Leute verspotteten, schikanierten und verprügelten sogar diejenigen, welche sie als schwul ansahen. Ich hatte viele Spitznamen und eine Menge Kämpfe, während ich aufgewachsen bin. Aber weißt du, ich wurde so jung eingesperrt und dies war nicht das erste Mal, dass ich eingesperrt worden bin. Ich war eine ganze Weile durch das Jugendhilfesystem gegangen. Deshalb wurde ich vor einer Menge Zeug auf der Straße bewahrt. Ja, der Knast rettete mich vor der Straße, aber nicht vor all dem Mist, der gegen schwule Leute andauert, während sie eingesperrt sind. Ich hatte niemals eine Vergewaltigung miterlebt, aber ich habe Grausamkeit erlebt. Weißt du, als Kinder suchen wir nach allen möglichen Gründen, andere Kinder schlecht zu machen. Wir suchen nach Unterschieden und zusammen mit den Vorurteilen, welche die Gesellschaft in unsere Köpfe eingetrichtert hat, ist es nicht schwer, welche zu finden. Diese Welt ist so schlecht, dass falls sie nicht verstanden wird, sie nicht kontrolliert werden kann, sie versucht sich zu zerstören. Und den Kindern wird dies zu Hause, in der Kirche, Schule, überall, wohin sie sich wenden, beigebracht. Kein Wunder gibt es eine so hohe Suizidrate unter Jugendlichen. Fußnote 1. http://anarchy-life.enoblogs.org Quelle http://raple.org.uk Kultur und Alltag. Buchbesprechung: Der Friedort der Revolutionäre, Metaphern aus dem Laufenden Krieg. Von Carla Kolumna. Seit einigen Wochen ist ein bemerkenswertes, kleines Büchlein in linken Zusammenhängen, Info- und Buchläden im Umlauf. Der Friedort der Revolutionäre, Metaphern aus dem Laufenden Krieg des Autor-Sterninnen-Kollektivs Die Kinder des Krieges befasst sich anhand der literarischen Figur des Friedortes mit der Frage nach dem Umgang der Bewegung mit ihren Toten. Ein Umgang, der in Deutschland und Europa, im Unterschied zu Bewegungen wie in Mexiko oder Kurdistan, in weiten Teilen bis heute inexistent ist. Jeder tote Freund bringt mit sich alles in Frage zu stellen. Alles in Frage zu stellen bedeutet, dass der Freund umsonst gestorben ist, die Kinder des Krieges. Es gibt Bücher, die sind eine Besprechung oder einer Bemerkung nicht wert. Aber dieses Buch ist anders, beseelt durch sprachliche Schönheit, die man böse als Kitsch, anerkennend aber auch einfach als dem Thema angemessen oder schlicht, als literarisches Können deklarieren könnte, wirft es die Frage nach dem Umgang der anarchistischen Bewegung mit den gefallenen und den anderweitig verstorbenen anarchistischen GefährtInnen auf. Dementsprechend traurig, wütend, milde, liebevoll, herzlich und mystisch ist es zugleich. Und es wirft implizit eine radikale Hypothese in den politischen Raum, dass, was der Staat am meisten fürchten müsste, wäre, wenn die anarchistische Bewegung eine wirkliche Gemeinschaft werden würde. Dies schließt auch den Umgang mit dem Tod und den Toten ein. Und es beinhaltet die zum Nachdenken anregende Forderung, unsere Toten in Schutz zu nehmen vor der nicht enden wollenden Niedertracht des Feindes. Alles andere als morbide oder nekrophil heißt es radikal existenzialistisch. Anarchistische Politik geht vom Leben aus. Alle Politik, die vom Leben ausgeht, durchdringt etwas Existenzialistisches, das Glück und die Freude, Anarchist zu sein. Die Kinder des Krieges. Sprachlich teilweise im letteristischen Stil französischer AutorInnen der Postmoderne, Deleuze, Debord, Lyotard R.D., das UK, et alemannisch, ist es aber nicht ungeduldig situationistisch vom Aufstand schwätzend, sondern ganz im Gegenteil eher von einer selbstverständlichen, historisch-revolutionären und analytischen Zielgerichtheit geprägt. Stilistisch ist es eine Collage aus Prosa, Poesie und Epik, das Erkenntnisse aus den Sozialwissenschaften, aus der Psychologie, der Pädagogik, der Soziologie, der Geschichtswissenschaft, aus der politischen Theorie und Philosophie gelungen vereint. Explizit existenzialistisch, eher dialektisch, im besten Sinne, widersprüchlich, ist es erstaunlich materialistisch geerdet, weil es konsequent vom Gesellschaftlichen als Konstitutionsbedingung der menschlichen Existenz ausgeht. Es scheint ein insgesamt gelungener Versuch, die sprachliche Schönheit der postmodernen Literatur aufzunehmen und gleichzeitig die Postmoderne als große Verwirrung, Entradikalisierung und poststrukturalistische Verschleierung von Herrschaft zu entlarven. Und diese hinter sich zu lassen, den antagonistischen Kampf gegen die drückende Wirklichkeit auf radikale Weise, in der Form einer unversöhnlichen Position, wieder zu beleben. Krieg, weil es heute nur noch darum geht, die Herrschaft zu vernichten oder von ihr als Mensch vernichtet zu werden, die Kinder des Krieges. Das wirklich Sympathische an diesem Büchlein ist, dass es die LeserInnen von ihrem jeweiligen Stand abzuholen scheint. In vielen, ja fast allen, Gedanken und Absätzen stecken Theorien, Anleihen und Gedanken bekannter und weniger bekannter linker, anarchistischer und sozialrevolutionärer Theorien, ohne dass das AutorInnen-Kollektiv den universitären Duktus der Fußnotendrescherei, des Zitateschlagens oder des Quellen- und oder Namenprotzens, wir haben ja ach so viel gelesen, mitmacht. Die Leichtigkeit des Geschriebenen reißt ebenso mit, wie der mit Selbstverständlichkeit verfasste, brutal harte Konsequenzialismus als die Bereitschaft des Revolutionärs für die Revolution, im Zweifelsfall auch zu sterben, die LeserInnen traurig und bisweilen fassungslos hinterlässt. Man verzeihe den AutorInnen den Mangel an Genderpunktuation, der vielleicht literarisch zu erklären ist, und den Anflug von jüdischer Befreiungstheologie durch Begrifflichkeiten und Metaphern Vision, Tikkun Olam, Golem oder Diaspora, man verzeihe die Prise Heidegger und auch die apokalyptische Kriegsrhetorik, all dies in der Hoffnung, dass das AutorInnen-Kollektiv seine Drohung am Ende des Büchleins, wir werden wiederkommen, wahrmacht und dies nicht das letzte Werk aus ihren Federn war. Fazit: unbedingt lesenswert. Herausgeber: Alpha Pi Verleger Kollektiv in Kooperation mit der Assoziation Autonome AutorInnen, DruckerInnen und BuchbinderInnen. Erste Auflage /broschiert /76 Seiten /September 2015 /Aida Oberstein /Kreative Commons License. In Berlin gibt es das Büchlein, beim Buchladen Schwarze Risse im Mehringhof und in der Tempest in der Reichenberger Straße. Online als Printversion erhältlich bei Fiere Entflammes, https://www.fiereentflammes.com/de/runde/ und bei Black Mosquito, http://www.black-mosquito.org/runde/. Und als kostenloses PDF zum Download, auf der Seite des AutorInnen-Kollektivs, kinderdeskrieges.enoblogs.org. Analyse und Diskussion. Wahrheit gibt's nicht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Eine Kritik des universitären Relativismus. Von Gruppe Jimmy Boyle/Gruppen gegen Kapital und Nation. Die bürgerlichen Geisteswissenschaften, zugleich gegen Willkür und Objektivität. Neben der Hoffnung auf eine bessere Berufsperspektive spielt das wissenschaftliche Interesse für manche angehenden StudentInnen eine Rolle für den Gang an die Uni und für die besondere Fachauswahl. Das, was man in der Schule gelernt oder sich privat angeeignet hat, reicht nicht. Man will das Wissen vertiefen, hat offene Fragen, denen man ausführlicher nachgehen will. Manche haben sich schon immer für Geophysik begeistern können und verknüpfen mit ihrem Studium vielleicht auch die Hoffnung, Menschen bei einem Tsunami durch die Entwicklung von Frühwarnsystemen helfen zu können. Ebenso der Stern die Antifaschist-Sternin, der Stern die sich von dem Studium der Soziologie bessere Antworten auf die Frage erwartet, warum faschistisches Gedankengut einfach nicht aussterben will. Aber auch diejenigen, die das Fach eben nur aus Karrieregründen ausgesucht haben oder schlicht, weil sie in diesem Wissensgebiet bisher notentechnisch am besten klargekommen sind, wissen im Bekanntenkreis auf Nachfrage einiges über den gesellschaftlichen Nutzen des jeweiligen wissenschaftlichen Studiums zu berichten. Wissen zu vertiefen, sich durch ein Studium die Gegenstände zu erklären, halten sie alle für ein wichtiges Mittel, um welche Probleme auch immer zu lösen. In den Lehrveranstaltungen und den Hausarbeiten wird tatsächlich auch fortgeführt, was in der Oberstufe eingeführt wurde, ein bloßes Ich finde dies oder jenes blöd oder ich feind die CDU, SPD und Kohl als Beitrag zu irgendeiner Debatte geht nicht mehr durch. Dies wäre ja nur ein subjektiver oder besonderer Standpunkt und hat in der wissenschaftlichen Diskussion ohne weiteres nichts zu suchen. Man muss also begründen, argumentieren und so weiter. In den geisteswissenschaftlichen Fächern darf man allerdings mit der Objektivität auch nicht übertreiben. Neben der Auseinandersetzung mit einzelnen Themen und Theorien ist ein Lehrinhalt immer präsent, der Anspruch, etwas herauszufinden, ist richtig, zu glauben, dass das ginge, ist ein Irrtum. So gut wie alle Bücher von Professor Sterninnen und Doktor Sterninnen, immerhin Wissenschaftler Sterninnen, die circa 5 Jahre Studium hinter sich und dann rund 4 Jahre an einem Thema intensiv gearbeitet haben, betonen in der Einleitung und im Schluss steil, dass alles Wissen auf sehr wackeligen Füßen steht. In der Einleitung wird ausführlich dargestellt, dass die Zunft sich in den zentralen Begriffen völlig uneinig ist. Dies ist dann aber meist nicht der Auftakt, die sich widersprechenden Ansätze durchzudiskutieren, die falschen ins Krüppchen und die richtigen ins Töpfchen zu legen. In der Regel entscheidet man sich einfach für eine Begriffsdefinition. Ich halte mich an den Ansatz von so und so, weil mir dieser fruchtbarer erscheint, ist eine übliche Überleitung in einer wissenschaftlichen Arbeit und wird nicht zurückgewiesen mit dem Vorwurf, dass Wissenschaft keine Frage des Beliebens ist. Im Schlussteil der Arbeit wird betont, dass die erarbeiteten Ergebnisse vorläufiger Natur sind, und prinzipiell ist man aufgefordert, weitere Fragen aufzuwerfen. Es ist eine Sache, dass einige Gegenstände wirklich schwer zu erklären sind. Weder ist es unnormal, dass man über bestimmte Gegenstände länger als 10 Jahre nachdenken muss, noch ist es unnormal, dass man Hilfe bei anderen Wissenschaftlern beantragt, nach dem Motto, ich habe hier ein Problem, dabei komme ich nicht weiter, jemand anderes vielleicht. Man kann auch durchaus bei verschiedenen Autoren zugleich gute und mangelhafte Argumente finden. Wenn aber alle Ergebnisse unter Vorbehalt stehen, dann kann man sich zu Recht fragen, was von dem Anliegen, durch ein Studium Hilfe zur Lösung von Problemen zu bekommen, übrig bleibt. Oder banaler gefragt, was soll das Ganze eigentlich? Weiter fällt auf, dass dieser Pluralismus von Theorien, die alle prinzipiell unter Vorbehalt stehen, vor allem für die geisteswissenschaftlichen Fächer reserviert ist. Die Lehrbücher der Naturwissenschaften enthalten nicht durchgängig den Hinweis auf die Vorläufigkeit ihrer Ergebnisse. Sicher, auch hier gibt es offene Fragen, mit denen sich Wissenschaftler weiter beschäftigen, aber nicht alle Gesetze der Physik werden mit dem Vorwort »alles ganz schön unsicher« versehen. Ich weiß, dass ich nichts weiß. In der Wissenschaftstheorie wird die Unmöglichkeit von Wissen nochmal getrennt von den einzelnen Wissenschaften bewiesen. Die Philosophie zeigt, dass das Denken nicht hinreicht, um sich Sachen zu erklären. Die Linguistik hat bewiesen, dass die Sprache eine unvollkommene Sache ist. Wegen der daraus folgenden mangelhaften Kommunikation und des mangelhaften Leseverständnisses könne sich der Mensch keinen objektiven Begriff der besprochenen Gegenstände machen. Diese Beweise enthalten einen fundamentalen Widerspruch, der die ganzen Überlegungen der Wissenschaftstheorie ad absurdum führt. Sie behaupten zu wissen, dass Wissen nicht geht. Und das halten sie für richtig. Auch in der Linguistik ist derselbe Widerspruch vorhanden. Viele Vertreter SternInnen halten die Sprache für eine reichlich unvollkommene Sache und teilen uns das in Büchern und Reden vom Professor SternInnenpult mit. Auch wenn sich die Linguist SternInnen in ihren Büchern über die mangelhafte Sprache wechselseitig zitieren, kritisieren und loben, drücken sie in dieser Praxis aus, dass sie davon ausgehen, verstanden zu werden und die anderen verstanden zu haben. Als Grundsatz an den geisteswissenschaftlichen Fakultäten gilt: Wissen geht nicht. Wer an der Uni auftritt und sagt, ich habe eine Sache verstanden und kann zeigen, dass die abweichenden Theorien falsch sind, der macht sich bei Dozent SternInnen und Mitstudent SternInnen ordentlich unbeliebt. Der Dogmatismusvorwurf folgt auf den Fuß und man wird von der weiteren Diskussion ausgeschlossen. Von Wissenschaftler-SternInnen wird Bescheidenheit verlangt und nur auf dieser Grundlage darf man sich weiterhin mit Verve um offene Fragen streiten. Man sieht ja, wohin das führt. Die gewünschte Bescheidenheit wird dabei nicht nur wie oben dargestellt in der Abteilung Erkenntnistheorie widersprüchlich begründet, sondern auch mit dem Hinweis auf die angeblichen praktischen Konsequenzen eingefordert. So fehlt selten der Hinweis in der Debatte, dass beispielsweise der Marxismus-Leninismus mit seinem Wahrheitsanspruch viele Opfer in seinen real existierenden Systemen hervorgebracht habe. Linke wie rechte Wissenschaftler SternInnen versuchen, unter Verweis auf den Realsozialismus zu zeigen, dass der Anspruch, objektives Wissen zu haben, in die Barbarei führe. Es ist aber eine Sache, über die Wirtschaftsweise in der ehemaligen Sowjetunion, deren Außenpolitik oder den Umgang mit politischen Gegner SternInnen inhaltlich zu diskutieren. Diese inhaltliche Diskussion, die es ja neben dem Dogmatismusvorwurf auch mal gibt, wird aber mit der obigen Blamagetechnik einfach übergangen. Kritisiert wird so einfach nur abstrakt, dass der Realsozialismus glatt von den Sachen, die er gemacht hat, überzeugt war. Die Kritik richtet sich auch nicht gegen den dialektischen Materialismus, Diamat, mit dem die Realsozialist-SternInnen sich eine Weltanschauung zusammengebastelt haben, die für sie vor jeder wissenschaftlichen Diskussion einzunehmen sei. Dass die Geschichte unaufhaltsam zum Sozialismus bzw. Kommunismus drängen würde, ein Resultat der Anwendung des Diamat auf die Geschichte, stand für sie vor jeder weiteren Diskussion fest. Sie haben ein Vorurteil zur Pflicht jeder weiteren Wissenschaft und gesellschaftlichen Diskussion gemacht, was tatsächlich antiwissenschaftlich ist. Das aber ist nicht gemeint, wenn den ehemaligen und heutigen Resten von Marxist-SternInnen-Leninist-SternInnen der Dogmatismusvorwurf gemacht wird. Dass sie sich überhaupt sicher waren, was für die UdSSR richtig gewesen sei, das ist den bürgerlichen Kritiker-SternInnen ein Dorn im Auge. So erklären sich die bürgerlichen Kritiker-SternInnen die Gewalt des Sowjetstaates gegen seine Bürger-SternInnen. Wenn man aber davon ausgehen würde, dass objektives Wissen über den Diskussionsgegenstand die notwendige Voraussetzung für vernünftiges Handeln sei, dann folge aus dieser Überzeugung gerade kein gewaltsames Vorgehen gegen jene, die über den Gegenstand anders denken. Denn wenn es um das richtige Argument ginge, stünde eine inhaltliche Auseinandersetzung mit abweichenden Urteilen an, nicht ihre gewaltsame Unterdrückung. Mit Gewalt widerlegt man kein Argument. Die Postmoderne, Skeptizismus als Aufklärung. Zu bestreiten, dass Wissen überhaupt möglich sei, ist eigentümlicherweise gerade in kritischen Wissenschaftskreisen beliebt. Die Kulturalstudies haben gegen die Versuche, in der Biologie oder Medizin, mittels spekulativer Analogieschlüsse allerlei soziales Verhalten in der Natur des Menschen zu begründen, einiges einzuwenden. Die mittlerweile wieder salonfähige Idee, Intelligenz habe was mit Rassen zu tun, die angeblich heutzutage mittels Wissens über Gen wissenschaftlich sauber bestimmt werden könne, halten die Kritiker zu Recht für eine Ideologie. Ihr Angriff auf die Biologisierung von Sozialem bleibt aber nicht dabei stehen, den mit Vorurteilen gespickten Aufbau der Experimente oder ihre weitreichenden, fehlerhaften Schlüsse aus dem dürftigen Wissen über Gen zu kritisieren. Ihr Angriff auf das falsche Bewusstsein nicht nur in den Naturwissenschaften, sondern auf das in der Gesellschaft überhaupt, ist viel fundamentaler. An den Vorurteilen kritisieren Sie nicht die falschen Urteile, sondern behaupten glatt, dass Urteilen selber, sich über irgendeine Sache sicher zu sein, sei das zentrale Problem. Es wird dekonstruiert, was das Zeug hält. Keine Vorstellung hat Bestand, kein Faktum kann als gegeben unterstellt werden. Den Skeptizismus, das prinzipielle Zweifeln an allem, halten Sie für ein wissenschaftlich-aufklärerisches Programm, 1. Dagegen ist für diejenigen, die tatsächlich noch was ändern wollen, festzuhalten, Handeln, das nicht auf Wissen beruht, führt bestenfalls zu nichts. Wenn eine größere Brücke gebaut werden soll und kein Wissen von den Gesetzen der Statik vorhanden ist, dann setzen sich die Naturgesetze gegen die Brückenbauer durch, die Brücke bricht zusammen. Gleiches gilt für politisches Handeln. Wer keinen Begriff von Rechtsextremismus hat, die Gedanken von Faschist-SternInnen gründlich analysiert hat und deswegen um deren gesellschaftliche Grundlagen weiß, wird höchstens Symptome bekämpfen, aber eben keinen Beitrag dazu leisten, den Scheiß aufzuhalten. Und wer gleich meint, dass man politisches Handeln sein lassen sollte von wegen alles ungewiss, der wird weiterhin zugucken müssen, wie Staat und Kapital ihre Zwecke durchsetzen. Bürgerliche Wissenschaft, bescheiden und entschieden für die Herrschaft. Bei all dem Infragestellen ihrer Ergebnisse schreiben sich die Geisteswissenschaftler in der Regel trotzdem zu, dass sie näher an der Wahrheit dran sind als alle anderen, die sich nicht so intensiv mit ihren Gegenständen beschäftigen. Trotzdem machen die gesellschaftlichen Regeln andere, die Politik. Da fällt schon auf, dass diese gar nicht damit zögert, praktische Konsequenzen aus ihren Überlegungen zu ziehen. Offenbar gelten für Wissenschaft und Politik zwei unterschiedliche Maßstäbe, die einen suchen die Wahrheit, ohne sich anzumaßen, Ergebnisse als richtig anzuerkennen und damit Konsequenzen einzufordern. Die anderen handeln und ziehen Konsequenzen, ohne die Wahrheit wissen zu müssen. Wenn ein Stern-E-Kanzler Stern in seine Stern ihre Einschätzung der Lage und die daraus folgenden politischen Konsequenzen mit einem Ich meine einleitet, hat die Meinung auch eine ganz andere Bedeutung. Da gibt jemand, mit exekutiven Vollmachten ausgestattet, allen anderen die neue Linie vor, entlang derer sie ihre Einwände und Wünsche vortragen müssen, wenn sie noch irgendwie berücksichtigt werden wollen, von Bescheidenheit also keine Spur. Indem man in den Geisteswissenschaften die Praxis des Relativismus pflegt, bejaht man dieses Verhältnis. Für die meisten Wissenschaftler SternInnen ist dieses Verhältnis auch schlicht der Grund ihres Relativismus. Sie sind bescheiden, weil sie diese Arbeitsteilung der demokratischen Herrschaft gut finden. Die Wissenschaftler SternInnen schreiben weiter ihre Kritiken und konstruktiven Vorschläge im sogenannten Elfenbeinturm, getrennt von der Politik oder auf Einladung der Politik, in Expert-SternInnen-Kommissionen. Die Politik sucht sich dann die wissenschaftlichen Ergebnisse heraus, von denen sie glaubt, dass sie den Standort voranbringen. Und so produzieren die Demokratien ihre armen Leute und Kriege, aber das ist ja verzeihlich, schließlich kann auch ein Stern-E-Politiker Stern-In nicht alles wissen. In eigener Sache. Jimmy Boyle hat die Wahrheit leider auch nicht gepachtet. Aber das, was in diesem oder anderen Flugblättern zu Uni, Sozialstaat, Lohnarbeit, Krieg und so weiter steht, halten wir durchaus für richtig. Zumindest hat uns bislang noch niemand einsichtige Gegenargumente vorgelegt. Wenn wir also bei einem Thema auf dem Holzweg sein sollten, hoffen wir natürlich immer darauf, dass irgendjemand uns von ihm abbringt, durch die Kritik. Ansonsten bleiben wir natürlich so unbescheiden und vertreten unsere Positionen und Argumente in der Hoffnung, dass andere auch keine Lust auf Demut, sondern Interesse an der Erklärung und Abschaffung von Armut und sonstigem Elend haben. Fußnoten: 1. Diese linke Wissenschaftsgeschichte ist ihren VerfechterInnen durchaus bekannt. Hartmut Winkler referiert in seinem Buch über Diskursökonomie sehr gut die Ausgangsfrage und den Weg der Cultural Studies. Erste. Sich wundern, warum das Volk nicht für linke Ideen offen ist. Zweite. Meinen, dass es an den verfestigten Grundvorstellungen liegt, die den Menschen natürlich erscheinen. Dritte. Dagegen dann Wissenschafts- und Sprachtheorie betreiben, die zeigen soll, dass jedes Zeichen historischer Natur ist. FAM 2004, Seite 210. Charta der Streikenden. Wir sind die Streikenden, wir sind die Prekären, die Migrant-SternInnen, die Industriearbeiter-SternInnen, die Studierenden, die am 14. November 2014 zusammen in Streik getreten sind und so die Spaltungen, die unsere gemeinsame prekäre Lage produzieren, herausgefordert haben. Wir sind jene, die im Stundenlohn auf Abruf arbeiten, wir sind die Arbeiter-SternInnen, die tatsächlich untergeordnet sind, obwohl wir als Selbstständige oder als Arbeitspartner-SternInnen einer kollektiven Unternehmung gelabelt werden. Wir sind die Internen, die Volontär-SternInnen, die Lehrlinge und die Student-SternInnen, die gratis arbeiten und hoffen, in der Zukunft einen Lohn zu erhalten. Wir sind die neue Generation von autonomen Arbeiter-SternInnen, verarmt, ohne wohlfahrtsstaatliche Leistungen und getroffen von der unfairen Besteuerung. Wir haben eine Aufenthaltsgenehmigung in unseren Taschen, die erneuert wird als Gegenleistung für unsere Ausbeutung. Wir sind die Arbeiter-SternInnen ohne Rechte, mit tiefen Löhnen, mit kaum Zugang zu staatlichen Leistungen. Wir sind prekäre Arbeiter-SternInnen, auch wenn wir einen festen Arbeitsvertrag haben. Der Sozialstreik ist die Kampfansage, die uns vereint hat gegen jene, die von unserer Prekarität profitieren. Wir haben es einmal getan und wir werden es wieder tun. Wir sind die Streikenden, wir glauben denen nicht, die uns sagen, die Krise sei vorbei und die Wirtschaft erhole sich. Die europäischen Austeritätspolitiken sind unsere neue Normalität. In Italien nennen sie diese Maßnahmen Jobs ACT, Es plus K Italia, Jugendgarantie, Buona Scuola und Buona University, aber für uns bedeuten sie nur eines, Prekarität. Wir akzeptieren nicht, dass Europa und seine Staaten uns die Türen verschließen, wenn wir nicht mehr verwertbar sind, und dass sie uns Wohlfahrtstouristen oder Illegale nennen. Mit den Krümeln, die sie uns überlassen, sind wir nicht zufrieden, wir verlangen viel mehr. Wir wissen, dass wir neue, zeitgemäße Werkzeuge brauchen, um unsere Kämpfe zu vereinen und uns selbst zu organisieren. Wir wissen, was wir wollen, ein Grundeinkommen und eine Grundversorgung, Welfare im Original, Anmerkung die übers, einen Mindestlohn und die bedingungslose Aufenthaltserlaubnis. Nicht nur in Italien, sondern in ganz Europa, weil wenn die Prekarität die Grenzen überschreitet, müssen das unsere Kämpfe auch tun. Wir sind die Streikenden, wir sind durch den Streik definiert, nicht durch die Prekarität, ein Streik auch für jene, die nicht streiken können, für jene, die neue Werkzeuge erfinden müssen, um sich zu organisieren. Aus diesem Grund wollen wir das Grundeinkommen und eine europaweite Grundversorgung. Jede Kürzung der öffentlichen Ausgaben im Namen des Budgetausgleichs macht uns ärmer und produziert neue Prekarität, zwingt uns zur Erperingung von Dienstleistungen zu immer tieferen Löhnen, die alleine der Markt bestimmt. Jede Steuererleichterung für Unternehmen, jede Verteuerung der Sozialleistungen, jede neue Finanzierung einer Megabaustelle ist eine Attacke gegen unsere Rechte und unsere Leben. Wir produzieren Wohlstand und wir wollen nicht arm sein. Deshalb fordern wir das Recht auf Wohlfahrt, Welfare, und auf ein bedingungsloses Grundeinkommen in allen Teilen Europas. Bedingungslos deshalb, weil wir nicht bereit sind, jegliche Arbeitsbedingungen und jeden Lohn zu akzeptieren, nur um jenen zu erhalten. Bedingungslos, weil es somit unabhängig der Staatsbürgerschaft ist, wir wollen nicht, dass die MigrantsternInnen den Preis dafür zu zahlen haben. Diese Kosten müssen von jenen bezahlt werden, die Profite aus unserer Prekarität schlagen. Wir sind die Streikenden, der Streik ist unsere Waffe gegen die Erpressung des Lohnes. Aus diesem Grund wollen wir einen europäischen Mindestlohn. Wir haben es satt, immer wenn wir rebellieren, großen oder kleinen Bossen zuzuschauen, wie sie die Produktion nach Polen oder Rumänien auslagern. Wir sind es leid, durch Werkvertragsarbeiter SternInnen ersetzt zu werden, weil ein Stern-E-Arbeiter Stern in einer Temporäragentur, Sciola for Atore, im Original, Anmerkung die Übers. Weniger kostet als ein Stern-E-Festangestellte Stern rechts. Wir wollen die Kämpfe all jener Männer und Frauen vereinen, die in jedem Teil Europas mit derselben Ausbeutungskette verbunden sind, auch wenn sie verschiedene Arbeitsverträge und unterschiedliche Papiere in ihren Taschen tragen. Wir sind die Streikenden, unser Streik kennt keine Grenzen. Deshalb wollen wir eine bedingungslose europäische Aufenthaltserlaubnis. Wir haben eine Aufenthaltserlaubnis in unserer Tasche und wir müssen jeden erdenklichen Job und jeden Lohn akzeptieren, nur um diese Aufenthaltserlaubnis zu behalten. Wir müssen diese Erpressung täglich erdulden und bezahlen unsere Bürgerschaft mit dem Preis der Ausbeutung. Wenn wir unseren Job verlieren, werden wir ausgeschafft, auch wenn wir den Großteil des europäischen Wohlstands produzieren. Wir MigrantsternInnen werden mit der Kampferfahrung, die wir in ganz Europa und in Italien gesammelt haben, weiterkämpfen, um nicht die Flüchtlinge des europäischen Arbeitsmarktes zu werden. Wir sind die Streikenden, wir wissen, dass wir den Streik auch außerhalb unserer Arbeitsplätze brauchen. Das ist der Grund, warum wir uns im Projekt eines neuen Sozialstreiks engagieren. Unser Streik ist sozial, weil er nicht durch den existierenden Aktivismus oder die Gewerkschaftsarbeit begrenzt ist, weil er innerhalb und außerhalb der Arbeitsplätze stattfindet, weil er die Formen der Organisierung neu denkt mit dem Zweck, die sozialen und politischen Bedingungen der Ausbeutung anzugreifen. Wir denken den Streik auch als einen Prozess, der alte und neue Subjektivitäten neu definiert, als ein Werkzeug, das fähig ist, Produktion und soziale Reproduktion zu beeinflussen. Dieses Projekt leitet unsere Kämpfe, alle Erfahrungen des sozialen Syndikalismus, der Solidarität und des Mutualismus, den wir täglich praktizieren, all die Kämpfe für das Bleiberecht, alle territorialen Kampagnen für ein Grundeinkommen, alle Dispute über den Lohn zielen in diese Richtung. Unsere Forderungen müssen Waffen sein für all jene Frauen und Männer, welche die Prekarität jeden Tag am eigenen Leib erfahren. Wir sind die Streikenden, wir wissen, dass das Einzige, was wir verlieren können, unsere Prekarität ist. Deshalb nehmen wir in Italien und ganz Europa diese Herausforderung mit all jenen an, die den transnationalen Sozialstreik aufbauen wollen. Wir haben es einmal getan, wir werden es wieder tun. Dezember 2015. Coalizione per lo sciopero sociale, Koalition für den Sozialstreik. Italienisches Original. http://belog.schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/schrägstrich/sch Sprachkultur. Von Martin Löffelholz. Völlig von der Praxis der revolutionären Bewegung isoliert, habe er das Grand Hotel Abgrund bezogen, so der polemische Vorwurf des Marxisten Georg Lukács an Adorno, ein schönes, mit allem Komfort ausgestattetes Hotel am Rande des Abgrunds, des Nichts, der Sinnlosigkeit, eins von dessen Terrasse aus betrachte er mit seinen Konsorten bei einem Aperitif das Elend der Welt, um von Zeit zu Zeit das tragische und skandalöse Weltgeschehen im vor ihnen sich ausbreitenden Abgrund zu kommentieren. 2. Das Hotel Abgrund, der Elfenbeinturm. Von dessen Warte aus sie mit der Kunst der Rhetorik, der Fachwörter, der Wortspiele und der mehrschichtigen Syntax ihr Publikum ins Staunen versetzen. Die akademische Sprache. Was ist sie? Wie funktioniert sie? Welche Zwecke hat sie? Und vor allem, welche Zwecke hat sie nicht? Machen wir uns keine Illusionen, zweifelsohne gibt es Theoriezirkel, deren Gefasel zwar wie hohe Kunst und dadurch unangreifbar wirkt, aber eigentlich sehr leicht als bloße Inszenierung zu entlarven ist, mit oft sehr banalen Inhalten. Gleichwohl ist es vielleicht gar nicht so einfach, diesen Sprachstil abzulegen, ohne das Gefühl zu haben, plakativ oder rau zu klingen, und vielleicht ist nicht einmal dieser Text frei von dem, was er kritisiert. Hegel, Kant, teilweise Marx. Adorno, Foucault, das Autorenkollektiv Tycho Kun III, Krisis, Exit, Guy Debord, Negri, Michael Hart, John Holloway. Alles Scheiße, vier, auch sie haben es nicht geschafft, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist, fünf, das sollte auch nicht der Anspruch an sie sein. Aber das ist der Anschein, den sie erwecken. Spricht es nicht Bände, dass in dieser Ambition bisher alle versagten, obwohl sie Bände schrieben? Zwecke. Nicht jeder komplizierte Text stammt aus der linken Ecke oder muss überhaupt politisch sein. Es lohnt sich also, mal einen Blick über den Tellerrand hinaus zu wagen, in die Welt der langen Bärte. Selbstverständlich gab es schwer verständliche Schriften auch schon im Mittelalter. Eine gehobene Sprache deutete damals auf eine bessere Bildung hin, somit wurde eine gehobene Stellung in der Gesellschaft betont. Auch die liberalen Kräfte des Vormärz, die Mitte des 19. Jahrhunderts zur Gründung des deutschen Nationalstaates drängten, versteckten aus Schutz vor Repression ihre Ideen gerne hinter jenem befremdlichen Sprachcode. Und um sich nicht weiter mit den längst vergangenen Zeiten abzugeben, sei nur mal eines der berühmtesten Werke prämoderner Zeiten genannt, Goethes Faust. Nein, nicht nur Sachtexte, auch Gedichte machen sich diesen Sprachstil zu eigen, etwa im Hinblick auf Ästhetik. Daneben hat er noch viele weitere Funktionen, Sachverhalte lassen sich präzise formulieren, ein Stern, Esatiriker Stern in China, sieht in dieser Sprache wohl weniger ihre Grenzen, als vielmehr ihre Möglichkeiten, die Möglichkeit, Komplexität zu reduzieren, ohne jeden Begriff zunächst einer halbseitigen Definition unterziehen zu müssen, das bilden gemeinsame Ausgangspunkte als Diskussionsbasis, auf der Wissenschaftler Sterninnen und Philosoph Sterninnen abseits subjektiver Erfahrungen argumentieren und kontinuierliche Debatten führen können, die Möglichkeiten sind vielfältiger als man zunächst glauben mag. Doch niemand kann die Rolle bewusster Exklusivität leugnen. So gab Heidegger einmal offen zu, dass das sich verständlich machen der Selbstmord der Philosophie sei. Vor allem weite Teile der soziologischen Forschung rücken sich liebend gerne in dieses Licht. Ihre Arbeiten werten sie gerne mithilfe von 6 oder 7 denkbar anämischen Müllschluckerwörtern, Borto Strauß, Aufrechtschreibverband. Die Verfärbung. Innovation gehört immer noch dazu, ebenso wie Optimierung, Ressource, Komparatistik, Entwicklungsdynamik, Profilbildung, strukturbedingte Determiniertheit 6, vor allem gilt das in Deutschland. Die angelsächsische Philosophie etwa zeichnet sich durch einen viel leichteren Sprachgebrauch aus. Das hat sich nicht grundlos entwickelt. Im postnazistischen Deutschland der 1950er Jahre sahen sich die Sozialwissenschaften regelrecht gezwungen, durch einen massiven theoretischen Vorbau Legitimität zu bewahren. Vor allem aber ist die akademische Sprache natürlich auch ein Selbstzweck. Die akademische Sprache ist keineswegs jederzeit fachlich zwingend, sie ist vielmehr überwiegend ein kulturelles Instrument, um eine Aura des Besonderen und Erhabenen herzustellen, um Distanz nach unten durch die Pose auserwählter Exklusivität zu schaffen. 7. Sie dient dem Ansehen, Basis einer guten Vermarktung, dazu, überhaupt erst wahrgenommen und prinzipiell anerkannt zu werden. Wenn sich PhilosophsternInnen also einen öffentlichen Schlagabtausch liefern, dann kann das den Schauplatz eines Kampfes darstellen, in dem der Stern die eine Intellektuelle versucht, über den Stern der anderen stehen zu können. Der verbreitete Unmut über die weisen Personen und ihren Sprachcode hat definitiv seine Berechtigung, doch erfüllt er eben auch weitere Funktionen, manche davon kommunikationstechnisch, andere historisch oder politisch bedingt. Funktionsweise. Kant meinte, keine Sprache wie die deutsche ermögliche es ihm, komplexe und abstrakte Gedankengänge derart präzise darstellen zu können. Es sind PhilosophsternInnen wie er, wegen dem auch viele Menschen außerhalb Europas beginnen, das Deutsche zu lernen, um sie in ihrer Originalsprache verstehen zu können. In der Tat eignet sich die deutsche Sprache dafür besonders gut, in der sich besonders verworrene Schachtelsätze bilden lassen, ebenso wie das Zusammensetzen mehrerer Wörter oder das Formen abstrakter Substantive. Schachtelsätze, Abstraktionen und Fachwörter, gepaart mit rhetorischen Stilmitteln, das ist das Prinzip. Vor allem die Abstraktionen führen dazu, dass man den konkreten Inhalt nicht mehr sofort versteht, sondern er muss auf einer neuen Ebene gedacht werden. So wird aus der Ambition der Liberalen, weitgehend uneingeschränkte Möglichkeiten zur effizienten Kapitalverwertung zu garantieren, der Begriff von der Freiheit des Einzelnen abstrahiert. Das ist eine kluge Wortwahl, denn neu geschaffene Abstraktionsebenen haben die Eigenschaft, dass sie mehrfach gedeutet werden können. Fließt die Freiheit des Einzelnen in den Wahlkampf ein, so stellen sich gewiss viele BürgersternInnen mit eher mäßigem politischem Hintergrundwissen, darunter nur aufgeschlossene, vielleicht alternativ angehauchte, ParteipolitikerSternInnen vor. Das englische Liberal mindet lässt diese Vorstellung wohl gut zur Geltung kommen. Unter diesem Aspekt funktioniert auch Adornos Sprache zu großen Teilen, sie wirkt wohl nicht deshalb so kompliziert, weil er besonders viele Fremdwörter verwenden würde, die könnte man schließlich im Wörterbuch nachschlagen, sondern weil er in seiner unklaren, mehrschichtigen Syntax, stets mit Häkelbegriffen wie Allgemeines und Besonderes umherjongliert. Er unterscheidet dabei noch zwischen schlechten und guten Allgemeinen. Was dieses ominöse Allgemeine genau ist, setzt er voraus, aber letztendlich kann es einer, der nicht Häkels Gesamtwerk gelesen hat, nur mehr oder weniger erraten. Fakt ist, all diese rhetorischen Methoden schaffen Raum für Interpretation. Wozu führt das? Je unschärfer formuliert, desto höher ist der Grad der Interpretation. Diese Verdunkelungsabsichten sind selbstverständlich gewollt. Von PhilosophsternInnen angesehen zu sein, bedeutet, möglichst oft von anderen genannt zu werden. Diejenigen, die sich konkret ausdrücken, können bestenfalls als feuilletonistisch gelten. Diejenigen, die sich so unklar artikulieren wie nur möglich, erlangen hingegen die Spitzenplätze im Zitationindex. Doch waren sich die klugen Köpfe jemals einig gewesen? Es sind gerade diese Verdunkelungsabsichten, die eine Einigkeit von vornherein verhindern, denn das ist ja deren Ziel. Interpretieren, kommentieren, in Zusammenhang mit anderen PhilosophsternInnen bringen, so entwickelt sich aus einem Text ein geschlossener Kreis, in dem Texte zirkulieren und sich wortwörtlich verewigen können. Zwar kann ein Diskurs im Lauf der Geschichte gegebenenfalls auch einmal neu bewertet werden, doch verweigert sich diese Art von Diskussionskultur finaler, zwischen, Ergebnisse. Sobald dieser Sprachhabitus beim Lesen einmal erkannt wird, äußert sich das spontan und intuitiv, bitte was? Die Kritik daran ebenso, lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich fehlt eine wissenschaftlich fundierte Sprachanalyse, die der ungeschulte Außenstehende ja auch gar nicht liefern kann. Jede Kritik, an ihrem Sprachstil oder an ihrem Inhalt, scheint also gezwungen zu sein, verstummen zu müssen. Wer sich nicht assimiliert, wer nicht so wird wie sie, scheint unfähig mit ihnen zu reden und ist höchstens eine theoriefeindlicher Autonomer, ein Stern-E-Idealist-Stern-In oder ein Stern-E-Bewegungslinke-Stern-Er. Eine perfide Immunisierungsstrategie. Gepaart mit einer Marx-Terminologie, Warenform, Wertsubstanz, Kapitalfetisch, Produktivkraftverhältnisse, Subjektivierung, reelle Subsumption, abstrakte Arbeit, entsteht daraus ein staubtrockenes und todlangweiliges Kauderwelsch, unfähig, die Vielfalt der Realität abzubilden, gezwungen, in der Borniertheit zu verharren. Sicher, es gibt immer Ausnahmen und Montesquieu und Rousseau haben entscheidend bei der Entstehung der Französischen Revolution mitgewirkt. Aber auch ein Lutz Bachmann hat die Geschichte vorangetrieben. Diese Ironie muss man als Tatsachen anerkennen. All das hat fatale Folgen. Nicht nur, dass die Schreiberlinge ihre Stunden, Tage und Wochen, die sie in ihre Texte und Bücher investieren, viel sinnvoller einsetzen könnten. Sie könnten der oft als rau empfundenen, praktischen Bewegung eine sprachlich ansinnliche, aber dennoch für andere zugängliche Theorie als Fundament unterlegen. Vor allem als Theoretiker SternInnen sollte es doch an ihnen liegen, bei bürgerlichen Intellektuellen Interesse zu wecken. Das wird dadurch verunmöglicht. Stattdessen gelten sie als Wirrköpfe oder sie gelten als nichts, nichts in dem Sinne, als dass Außenstehende sich aufgrund der Sprachbarrieren sich mit ihnen nicht näher beschäftigen wollen. Das Verhältnis von akademischer Szene und Gesellschaft wirkt dabei ergänzend, die Leute verstehen die Erleuchteten nicht und wollen das auch erst gar nicht. Die Erleuchteten wissen, dass die Leute sie nicht verstehen und wollen das auch so. Ignoriert wird hierbei, dass die allgemeine Emanzipation das Werk von bewussten Individuen sein wird, die angewiesen ist auf die Vergesellschaftung von Ideen. Stattdessen irrt man im Dunste der Selbstbeweihräucherung umher und vergräbt sich in einer Wüste aus Buchstaben, die meisten passiv in Lesekreisen. Nur wenige verfassen auch mal einen Beitrag für einschlägige Magazine wie Phase 2 und der geringste Teil unter ihnen schreibt auch Bücher. Man merkt, was für ein minoritäres Spezialistentum bei diesen theoretischen Ergüssen eigentlich zugange ist. Dennoch kennen viele einige ihrer Namen. Je tiefer sie dabei in diese Welt einsteigen, desto mehr neigen sie dazu, die Verbindung zur Realität zu verlieren. Ähnlich einer Sekte, die zwar isoliert von der Gesellschaft ist, aber dennoch in Schlagzeilen von sich reden macht. Beispiel: In den 1970ern fand eine Debatte statt, die als Staatsableitungsdebatte bekannt wurde. Es ging um die Frage, inwiefern das kapitalistische Produktionsverhältnis seine politische Form bestimme. Für Frank Deppe war es ein typisches Beispiel für einen von der Praxis weitgehend abgelösten und schließlich nur noch selbstreflexiven akademischen Marxismus. 9 Ähnlich Rainer Olaf Schulze, die Ableitungsversuche bewegten sich zumeist im begriffslogischen Streit um die Auslegung der marxistischen Klassiker. 10 Selbst Joachim Hirsch, der an der Diskussion maßgeblich beteiligt war, konzedierte später, dass die Staatsableitungsdebatte auf einem hoch abstrakten Niveau geführt wurde und bisweilen die Züge theoretischer Glasperlenspiele annahm. 11 Genutzt hat das der Bewegung wohl reichlich wenig, der Meinung ist auch Schulze, der meinte, dass die Ableitungsversuche nicht in der Lage waren, die notwendige Vermittlung von der allgemeinen Ebene der Formbestimmung zur konkreten Analyse der Realität kapitalistischer Staaten zu liefern. 12 Ironischerweise erdreistete sich ausgerechnet jener Joachim Hirsch, zu behaupten, die Bestimmungsversuche seien notwendig gewesen. Man laufe sonst wirklich in eine theoretische Sackgasse. 13 All diese Diskussionen drehen sich sehr oft um die Interpretation und die richtige Anwendung Marx'scher Begrifflichkeiten. Diese Debatten sind also äußerst selbstreflexiv und finden isoliert von der Wirklichkeit statt, ohne einen nennenswerten Einfluss auf sie ausüben zu können. SPD und CDU streiten sich über die Höhe des Mindestlohnes. Ein paar einzelne Abgeordnete führen über Monate hinweg einen verbitterten Streit, wie Platon und Aristoteles das Wort Gerechtigkeit definieren. Von der Boulevardpresse werden sie inzwischen nur noch als weltfremde Spinner angesehen. Das wäre eine vergleichbare Situation. Es ist der unendliche Diskurs, der der Illusion unterliegt, Erkenntnisse zu produzieren. In Wirklichkeit wird er niemals eindeutige Ergebnisse hervorbringen. Er schafft mehr Schwierigkeiten als Lösungen und ist ein Hemmnis für den Fortschritt. Ein Ausdruck gutbürgerlicher Sozialisation, arroganten Elitismus und zwingend resultierender Langeweile. Gegenstrategien. die wohl beste Möglichkeit ist, sie in den Strukturen der Bewegung zu akzeptieren und ihnen damit eine Brücke zur Realität zu ermöglichen, analog zu PsychotikersternInnen, für die der Aufenthalt unter Menschen oft eine heilsame Wirkung hat. Recht wahrscheinlich ist aber, dass die, die bereits die Wahrheit mit den Löffeln gefressen haben, aus ihrem Milieu auch nicht mehr herauskommen, als wären sie in dem Strudel einer Sucht gefangen. Wie beim Kapitalfetisch werden sich die akademischen ProtagonistInnen nicht der Verdinglichung bewusst, der sie sich unterordnen, der Verwandlung der Worte in den elitären Jargon. Der Akademismus als höchstes Stadium der Entfremdung. Außerdem plädiere ich dafür, sich von der Marx-Terminologie weitestgehend zu verabschieden, sie führt fast unvermeidbar in den unendlichen Diskurs und es gibt genug sprachliche Möglichkeiten, den Kapitalismus zu kritisieren, ohne in die Marx'sche Wortwahl zu verfallen. Prinzipiell sollte man die AkademikerSternInnen einfach ignorieren. Ehrlicherweise muss man aber zugeben, dass nicht alles, was sie von sich geben, Unsinn ist und ein kleiner Teil ihres Geredes von Nutzen sein kann. Deshalb sollten Schnittstellen geschaffen werden, die Übersetzung des Schweren in die Sprache des leicht Zugänglichen, in Form einer Zusammenfassung. An dieser Stelle haben auch schon einige Paradebeispiele liefern können. Die Buchreihe Theorie.org hat eben genau das versucht umzusetzen und sich an der Vermittlung verständlich aufbereiteten Überblickwissen es erprobt, ohne oberflächlich zu sein, abgearbeitet werden Trotzkismus, Situationismus, Poststrukturalismus und noch viele weitere Themen. Die Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie von Michael Heinrich trägt den marxistischen Grundlagen Rechnung, auch Theorie.org. Exemplarisch für unsere Freunde aus Frankfurt, Kritische Theorie. Eine Einführung von Michael Schwandt, auch Theorie.org. Plagiat de Totality Forte Kids RMX, in einer Mischung aus Sachtext, Prosa und Comic wird das Standardwerk des Situationismus, die Gesellschaft des Spektakels, resümiert. Das Handbuch Kapitalismuskritik vom Bündnis gegen Kapital und Nation. Die AnarchistSternInnen brauchen an diesem Punkt nur insofern gesondert genannt zu werden, als dass auf sie das akademische Phänomen prinzipiell nicht zutrifft, was verschiedenen Gründen geschuldet sein dürfte. Aus einer völlig anderen Ecke stammt interessanterweise diese komikhafte Einführung zu Foucaults Denken, Michael Foucault. Philosophie für Einsteiger von Ansgar Lorenz und Rainer Rufing. Bezeichnenderweise stammt gerade folgendes Zitat von einer Person, auf den sich jene schlauen DenkerSternInnen gerne berufen. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Karl Marx. Fußnoten. 1. Luxk, Theorie des Romans, Seite 17. 1963. 2. Vergleiche http://pension-abgrund.org, 1.11.2015. 3. Ihre berühmteste Veröffentlichung, Der kommende Aufstand, war streckenweise verständlich geschrieben. Ihre Erwähnung bezieht sich auf Werke wie die kybernetische Hypothese oder Theorie des Blum. 4. Das ist nicht als persönliche Beleidigung gedacht, sondern bezieht sich, polemisch formuliert und doch ernst gemeint, auf ihre veröffentlichten Werke. 5. Marx. 6,7. Walter, Franz, wieder die Allüre der Fachsprache. http://www.demokratie-geoettingen.de/belog, 1.11.2015. 8. Vergleiche, Versuch einer Kritik der Frankfurter Schule. http://antikpl.belogsport.de/2008/01, 1.11.2015. 9. Deppe, Frank, Krise und Erneuerung marxistischer Theorie. Anmerkungen eines Politikwissenschaftlers. In Sozialismus Hamburg, Nummer 3, 2007. 10,12. Nullen, Dieter, Schulze, Rainer Olaf, Lexikon der Politikwissenschaft. Theorien, Methoden, Begriffe. 2004. 11,13. Tote Hunde wecken. Interview mit Joachim Hirsch zur Staatstheorie und Staatsableitung. Arnka, Nummer 24, 2002. Über die Manipulationsthese. Die Warnung vor Manipulation gehört heute zum Standardrepertoire eines Stern einer mündigen Staatsbürgerstern-in, der Stern, die sich selbst natürlich nichts vormachen lässt und weiß, wie der Hase läuft. Und auch Psycholog-Stern-innen, Soziolog-Stern-innen, Kommunikationswissenschaftler-Stern-innen, Medienexpert-Stern-innen und Politiker-Stern-innen wollen in den verschiedensten Bereichen Phänomene entdeckt haben, deren Existenz sich ihrer Meinung nach nur durch die Wirkung von Mechanismen erklären lassen, die einen manipulativen Charakter aufweisen. Der Zulauf, der zeitweise bei gewissen Psychosekten registriert wird, Scientology, der Wahlerfolg rechtsextremer Parteien, die unbestreitbare Umsatzsteigerung, die sich durch Werbung erzielen lässt, die Bild-Zeitungsleserschaft, die angeblich eine gemachte Meinung bloß übernimmt, montägliche Aggressionen in Kindergärten und Schulen, Modetrend zu VRM. Sämtlich eine Folge von und Produkt der Manipulation, so wird behauptet. Solche Steuerungen bleiben den Betroffenen häufig unbewusst. Ihre Auswirkungen auf das Denken und Handeln erscheinen in vielen Fällen sogar als Ergebnis eigenen Nachdenkens. Dass Steuerung durch andere im Spiel ist, dass das vermeintlich eigene Nachdenken fremdbestimmt ist, kommt nicht in den Blick. F. Winterling, Kommunikation, Sprache. Dennoch, Manipulation bleibt, auch wenn sie noch so oft probiert und diagnostiziert wird, ein Ding der Unmöglichkeit. Sie bezweckt nämlich die Fixierung eines Willens auf einen bestimmten Inhalt unter Umgehung des Willens. Na klar, Werbefritzen und Politiker-Stern-Innen arbeiten mit allen erdenklichen Tricks, wenn sie das TAED-System oder ihre Partei als das Nonplusultra anpreisen. Aber, ohne dass die Adressat-Stern-Innen sich die mehr oder öfter weniger guten Argumente der Käufer- und Wählerbetörung zu eigen machen, sie sich die gedanklichen Inhalten einleuchten lassen, kommt kein Erfolg für die Rattenfänger zustande. 1. Es ist schon verräterisch, woran der Fachmensch überhaupt Manipulation erkennen will. Beispielsweise werden künstliche Bedürfnisse gern als ein manipulatives Produkt angeprangert. Die einen bevorzugen Müsli, Phosphat- und parfümfreie Waschmittel und mit dem Fahrrad umherzugurken, die anderen Kaviar, Weichspüler und Porsche fahren. Natürlich, im eigentlichen Sinne ist keines der genannten Produkte, wo also soll Manipulation vorliegen? Eben, das hängt vom Standpunkt der betrachtenden Person ab. Ein Yuppie wird Luxus zum natürlichsten Drang des Menschen erklären, 2 und verächtlich auf die seiner Stern ihrer Meinung nach ideologisch manipulierten Öko-Jünger-Stern-Innen herabblicken. Umgekehrt. Ob also Manipulation vorliegt, entscheidet sich nicht an einem objektiven Inhalt einer Auffassung oder eines Verhaltens, sondern an der definitorischen Willkür desjenigen, der Stern, die diesen Vorwurf erhebt. Die verlogene Technik besteht darin, dass man den missbilligten oder den für jemanden als schädlich erkannten Willen nicht kritisiert, sondern als nicht existent zurückweist, weil es angeblich kein eigener oder eigentlicher sei. Eine elitäre Anmaßung, die unvermeidlich einen Widerspruch nach sich zieht: einerseits soll die Raffinesse der Manipulation darin liegen, dass sie dem Willen unbewusst bleibt, und andererseits nimmt sich die kritisierende Person von ihrer eigenen Regel aus und will im Unterschied zum Rest ein Bewusstsein von der Fremdeinwirkung haben. Anders gesagt, gäbe es die dem Bewusstsein verborgene Steuerung des Willens, wäre sie für niemanden zu entdecken, weil alle der Manipulation unterliegen. Nun, Manipulationstheoretiker Stern-Innen ist dieser Widerspruch nicht entgangen. Aber sie nehmen dies nicht zum Anlass, ihre Theorie zu verwerfen, sondern halten an ihr fest, indem sie sie geringfügig modifizieren. Manipulation findet jetzt nicht mehr generell, sondern nur noch häufig statt. So befreien sich die Wissenschaftler Stern-Innen von jeder Beweislast, indem sie fortan alles mit dem bloßen Verdacht der Manipulation überziehen. Mit einer Kritik am Denken und Handeln sollte man diesen Standpunkt nicht verwechseln, auch wenn er sich so vorkommt, wie auch wird doch nie auch nur ein einziger Inhalt zur Kenntnis genommen, geprüft und eventuell verworfen. Der ganze Verdacht besteht darin, dass eine Handlung möglicherweise nicht aus eigenem Entschluss, sondern fremdbestimmt vollzogen wird. Ein in mehrfacher Hinsicht unvernünftiger bis ärgerlicher Gedanke, denn erstens ist eigen, selbst oder autonom ebenso wenig ein Gütesiegel, wie fremd nichts Negatives bedeuten muss. Selbstbestimmt hat sich Clinton dazu entschlossen, Somalis töten zu lassen, während es Kindern hingegen ganz gut bekommt, wenn ihnen fremdbestimmt das Überqueren der Straße bei Rotlicht untersagt wird. Zweitens aber, entwaffnet dieser Standpunkt jede vernünftige Kritik, mit einem derartigen Vorwurf konfrontiert, ist die Diskussion beendet, bevor sie angefangen hat. Gemäß der universalistischen Logik des Verdachts wird Manipulation konsequenterweise auch und gerade bei solchen Einstellungen, Überzeugungen, Verhaltenskodikes gewittert, die sich der gesellschaftlichen Norm entziehen, die eine Ausnahme zu den herrschenden Vorstellungen darstellen, die gerade in oder auch out sind. Einem Stern-Scientology-Jünger-Stern in beispielsweise wird stets so begegnet, als hätte man eine arme verkaufte Seele vor sich, die verführt worden sein muss, die sich mindestens einer Gehirnwäsche unterzogen haben muss und eigentlich gar nicht wissen kann, was sie da wirklich tut. Nie wird so einem Menschen zugestanden, dass seine Anhängerschaft Resultat eigenen Nachdenkens sein könnte. Das ist lustig. Denn nun behauptet die Manipulationsthese zweierlei: die diagnostizierte Konformität der Massen muss das Ergebnis von Manipulation sein und eine Abweichung davon ebenso. Der Grundfehler der Manipulationsthese ist die Leugnung des abstrakt freien Willens, drei oder anders gesagt, die verkehrte Verdopplung des Willens in einen eigentlichen inneren und einen uneigentlichen äußeren, der angeblich auf den inneren wirkt. Und diese sonderbare Wirkung, die da postuliert wird, soll schließlich dem Bewusstsein auch noch unbewusst bleiben. Contradictio. Fußnoten. 1 MAN stelle sich folgende Szene vor: ein Stern-E überzeugte Stern-R Milchtrinker, Stern-In sieht im Kino einen ansprechenden Coca-Cola-Spot. Und daraufhin soll er Stern-Sie gegen seinen eigentlichen Willen nacheinander das um ihn herum sitzende Publikum nerven, zum Verkaufsstand tapern, eine gewisse Menge Zahlungsmittel den Besitzer wechseln lassen, um schließlich eine Flüssigkeit die Kehle hinablaufen zu lassen, die ihm Stern ihr gar nicht schmeckt. Absurd. 2. Die Apologet Sterninnen des Kapitalismus in Form ihres ökonomischen Sachverstands, übrigens auch Stichwort Knappheitstheorem. 3. MAN könnte denken, dass der Begriff des abstrakt freien Willens widersprüchlich ist. Entweder ist er frei oder abstrakt, also von etwas abgesehen, frei. Hier soll aber gesagt werden, dass ein Wollen ein Müssen nicht ausschließt. Wer eine gebügelte Hose anziehen will, muss bügeln oder bügeln lassen. Auf der Ebene des Gegensatzes zwischen Müssen und Wollen, das heißt auf der zwischen Pflicht und Interesse, ist freilich der Begriff freier Wille ein Pleonasmus, wie Hegel treffend festhielt. Über die Manipulationsthese eine Replik. Von Peter Grau. In dieser Replik soll es zum einen um das Thema der Manipulation gehen, zum anderen um den für den Anarchismus so zentralen Begriff der Selbstbestimmung. Contradictios Artikel versucht zu belegen, dass es so etwas wie Manipulation gar nicht gibt. Denn, so heißt es im Text, diese bezwecke die Fixierung eines Willens auf einen bestimmten Inhalt unter Umgehung des Willens. Anders gesagt, eine Person soll ohne, oder gar gegen, ihren Willen zu einer konkreten Handlung veranlasst werden. Da eine solche Manipulation jedoch nur dann für die Betroffenen Wirkung zeige, wenn diese sich die gedanklichen Inhalte einleuchten lassen, ergo sie willentlich der Beeinflussung zustimmen müssten, schließe sich die Möglichkeit einer Manipulation quasi von selbst aus. Der manipulierte Wille. Bereits das Milgram-Experiment 1 zeigt allerdings, auf welch schwachen Füßen die Annahme steht, Menschen würden allein oder vorrangig ihrem Willen folgen. Das mag in einer unbeeinflussten Situation so sein, aber die Welt um uns herum ist voller Versuche, Einfluss auf uns zu nehmen. Nicht alle davon werden wirksam, aber einige eben doch. Zurück zum Milgram-Experiment, obgleich im Zentrum dieses Versuchsaufbaus nicht Manipulation im Sinne von Werbung stand, so wurden die Versuchspersonen mithilfe des Instruments der Autorität, nicht durch Zwang, dazu manipuliert, Handlungen durchzuführen, die ihrem Gewissen widersprachen. In der Wikipedia wird der Freiburger Psychologe Joachim Bauer mit den Worten zitiert, dass dieses Experiment die betroffenen Personen gegen ihre eigene Intuition, gegen ihre natürlichen mitmenschlichen Instinkte dazu gebracht hat, hier der Autorität zu folgen. 2. Es sind hier also Kräfte am Wirken, die wir von klein auf an erzogen bekommen haben, die Teil unserer persönlichen Struktur und unseres Habitus geworden sind und die auf die Aufrechterhaltung einer autoritären, ausbeuterischen Gesellschaft ausgerichtet sind. Ob diese Denkmuster nun natürlich sind oder nicht, spielt letztendlich keine Rolle. Aus einem anarchistisch-ethischen Verständnis heraus sind das Dinge, die wir überwinden möchten. Wären wir wahrhaftig selbstbestimmte Menschen, sprich, lebten wir in einer Umgebung, die ein solches selbstbestimmtes Verhalten fördern und ermöglichen würde, würden wir diese Denkmuster ablegen, so meine These. Wie spielt Manipulation damit hinein? Erziehung im Sinne dieser Gesellschaft sorgt dafür, dass wir für Manipulation in bestimmte Richtungen empfänglicher sind als für andere. Entsprechend kann schwerlich davon die Rede sein, dass wir nur von uns für gut geheißene Beeinflussung erlauben. Bedingt durch die uns prägenden gesellschaftlichen Normen und Strukturen im kapitalistischen Alltag sind selbst überzeugte Anarchist-SternInnen anfällig für Einflussnahmen, die komplett gegen ihren rationalen Strich gebürstet sind. Anders gesagt, wir werden zuweilen auch zu Handlungen verleitet, die wir rational betrachtet ablehnen würden, siehe das Extrembeispiel mit dem Experiment oben. Das Ganze gibt es aber natürlich tagtäglich in kleinerem Ausmaß und mit weniger schlimmen Folgen. Es gibt zwei Phänomene, die eindrücklich belegen, dass Menschen es meisterlich verstehen, Situationen umzudeuten und im Nachhinein eine Rationalisierung von objektiv für sie negativen Entscheidungen und Realitäten zu leisten, das sogenannte Stockholm-Syndrom, 3, und die Postpurchase Rationalisation, 4. Beide Phänomene betreffen unterschiedliche Dinge. Das Stockholm-Syndrom ist offensichtlich ein Selbstschutzmechanismus, der den Willen der betroffenen Person umgeht, die angesichts des kompletten Kontrollverlustes, in der sie sich befindet, keinen anderen Ausweg findet. Ähnliches kommt auch bei Sektenmitgliedern zu tragen, die obgleich eine rationale Betrachtung ihrer Situation in vielen Fällen ergeben würde, dass sie außerhalb der geschlossenen Gemeinschaft glücklicher wären, sie jedoch faktisch keine Möglichkeit zum Verlassen derselben sehen und ihr Unterbewusstsein sie mit einem Rettungsanker versorgt. Die Nachkaufrationalisierung übertüncht die Wahrnehmung von Werbemanipulation in dem Sinne, dass praktisch niemand ein Interesse hat, sich einzugestehen, dass er Stern sie eine fehlerhafte oder unwillentliche Kaufentscheidung getroffen hat. Und dank der Rationalisierung besteht auch gar nicht die Notwendigkeit, sich mit der vorhandenen kognitiven Dissonanz, 5, auseinanderzusetzen. Wie jedoch oben bereits ausgeführt, kommt Manipulation für gewöhnlich in kleineren Dosen daher und kann üblicherweise nicht mit Gehirnwäsche gleichgesetzt werden. Eine Person, die in Contradictios Beispiel eine Abneigung gegen Cola hat, wird auch durch den besten Werbespot nicht dazu gebracht werden, eine Cola zu kaufen. Was jedoch, wenn die Person keine klare Abneigung hat, aber sich vorher vorgenommen hat, nichts im Kino zu kaufen? Ich denke, die meisten von uns wissen, aus eigener Erfahrung, dass eine solche Entscheidung ausgehebelt werden kann. Im Kinofall meistens wohl zum Popcorn-Vergnügen, in anderen Kontexten aber auch einfach, um komplett sinnlose Kaufentscheidungen zu treffen. Entsprechendes lässt sich auch auf andere Ebenen übertragen, nämlich die politisch und gesellschaftliche. Die portionsweise, aber kontinuierliche Darreichung von Ideen, die der Person eigentlich nicht gefallen, führt oftmals zu einer schleichenden Veränderung des Willens der betroffenen Person, man könnte sagen, gegen ihren Willen. Da spielen viele Effekte mit hinein, die die Manipulation erst möglich machen, nicht zuletzt der Wunsch, dazu zu gehören und mit der eigenen Meinung nicht allein dazustehen. Was hat das nun mit dem Anarchismus zu tun? Sicher, es wäre wünschenswert, wenn alle ihrem Willen folgen könnten, insoweit sie dies im jeweiligen Augenblick wünschen und auch unter Berücksichtigung der im Sinne anarchistischer Pflichten, 6, gemachten Selbstbeschränkungen des freien Willens. Leider werden Menschen in dieser Gesellschaft jedoch nicht dazu erzogen, ihrem freien Willen zu folgen und diesen zu pflegen. Stattdessen wird Autoritätshörigkeit gelehrt, und als freier Wille wird uns die freie Entscheidungsmöglichkeit zwischen verschiedenen Waren im Supermarktregal verkauft. Wo der Artikel von Contradictio jedoch vollends aus den Fugen gerät, ist der Punkt, wo es in Bezug auf die Selbstbestimmung heißt, eigen, selbst oder autonom ist ebenso wenig ein Gütesiegel, wie fremd nichts Negatives bedeuten muss. Dabei wird Folgendes übersehen: Selbstbestimmung ist durchaus ein Gütesiegel, was allerdings keineswegs auch auf den Inhalt der selbstbestimmten Entscheidung zutreffen muss. Anders gesagt, Selbstbestimmung ist aus anarchistischer Sicht das A und O einer positiven, erfüllten, menschlichen Existenz. Dass selbstbestimmte Menschen jedoch nur, aus ethischer Sicht, als gut angesehene Dinge tun, ist natürlich ein Trugschluss. Im Umkehrschluss lässt sich Fremdbestimmung auch nicht dadurch rechtfertigen, dass etwas Gutes dabei herauskommt. 7. Auch hier geht es um das Prinzip an sich. Im Anarchismus sollen Menschen nicht fremdbestimmt werden. Selbstverständlich kann jede Person darauf verzichten, sich zu jedem Sachverhalt zu verhalten und auf diese Weise Entscheidungen mittragen, die von anderen getroffen wurden, in gewisser Weise also fremdbestimmt. Ein Verzicht auf die Selbstbestimmung ist dies jedoch nicht, da diese Person aus anarchistischer Sicht jederzeit ihre Stimme erheben kann, um doch einzuschreiten, wenn sie dies für geboten hält. Fußnoten 1. Im berühmten Milgram-Experiment von 1961 wurden Versuchspersonen dazu gebracht, andere Personen, die sich nur als Versuchspersonen ausgaben, mit Stromstößen zu bestrafen, wenn bestimmte Aufgaben nicht richtig erledigt wurden, mit steigender Intensität und Schmerzbekundungen von Seiten der Bestraften. Siehe auch https://www.wikipedia.org/wiki-mel-experiment 2. http://www.deutschlandfunk.de 3. Bekannt aus vielen Filmen, sorgt dieses Phänomen auf psychologischem Weg dafür, dass Menschen, die als Geisel gehalten werden, ein positives emotionales Verhältnis zu den Entführer-Sterninnen oder Geiselnehmer-Sterninnen entwickeln. 4. Mit diesem Rationalisierungsphänomen finden Menschen, die falsche Kaufentscheidungen getroffen haben, eine, scheinbar, überzeugende Begründung, warum es doch richtig war. 5. Dieser Begriff beschreibt das Auseinandergehen von Wahrnehmungen, Wünschen und Einstellungen, so dass sich bei der betroffenen Person ein negatives Gefühl einstellt. 6. Siehe Gaidav Nummer 57 zu Contradictios, Kritik der Pflicht und einer Replik darauf, die zu erklären versucht, dass es im Rahmen der freien Vereinbarung eine anarchistische Pflicht gibt und wie sich diese begründet. 7. Das Beispiel mit potenziell unmündigen Kindern dient leider keinem richtigen Zweck, denn ja, sicher, Selbstbestimmung lässt sich erst ab einem bestimmten Grad an Mündigkeit wirklich in die Tat umsetzen.